A long, long time ago, on the world's largest network of interconnected computers, those lolcats used to make me laugh. And I knew I could make a joke and not be sued by nasty folk on the RIAA's behalf. Then along came Sopa Pipa, the internet's very own Grim Reaper. Users could not edit Ars Technica and Reddit, Tumblr, Gawker, Hacker News, and Something Awful sang the blues. And every login was refused the day the lolcats died. Meine Damen und Herren. Oh, Andreas, das kannst du doch nicht sagen. Da hat doch hier Tagesschau die Rechte zu. Oh, okay. Dann fangen wir an mit herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts Einschalten, Abschalten. Wieder mit dabei Leo Braun. Hallo. Und die Ausschlange ist sehr groß. Und trotzdem sage ich Hallo, Andreas Peter. Schönen guten Abend. Und außerdem dabei, wir haben mal wieder einen Gast, Marcel Forster. Hallo, schönen guten Tag. Ja, dann ist das unsere 25. Folge. Ist das ein Jubiläum wert? Nein. Nein, wir hatten neulich erst Jubiläum, einjähriges. Und Jubiläum macht man ja auch erst mit der 13. Folge, wie wir, oder nach 13 Jahren. Haben wir von American Pie gelernt. Richtig, macht ja auch Sinn. Genau. Ja, aber darüber sprechen wir heute gar nicht. Wir sprechen heute im Grunde darüber, wie grausam alles im Internet ist und was es da alles für ganz schlimme Sachen gibt. Die machen uns nämlich das Internet kaputt. Das Internet stirbt langsam vor sich hin. Genau, nicht nur so. Nein, das darf man nicht einfach so im Passiv sagen, man muss immer sagen, die machen uns das kaputt, damit es auch bedrohlich genug wird. Die verfolgen uns. Ja, nach Sopa und Pipa, was natürlich abgelehnt wurde, zum Glück gibt es jetzt trotzdem immer noch die GEMA und es gibt immer noch so Seiten wie Lovefilm und Maxdome. Trotzdem gibt es irgendwie Songify in Deutschland. Heißt gar nicht Songify, Spotify, Verzeihung. Spotify. Irgendwas anderes noch mit S. Simfy. Simfy, richtig. Simfy, ja. Stimmt, das gibt es doch schon länger, Simfy, oder? Ich habe keine Ahnung, Simfy habe ich nie benutzt, aber Spotify ist cool. Also, naja, auch nicht. Ah, egal. Ja, und dann sprechen wir auch am Ende noch über das Urheberrecht und damit auch verbunden mit der Piratenpartei, was wir auch schon mal in Folge 13 hatten. Aber, ja, das Thema ist halt irgendwie immer aktuell. Ja, gerade ist es ja sowieso so ein Übertrend, deswegen sind wir voll Indie, wenn wir darüber reden. Mhm. Dachten wir uns zumindest. Game On hat zum Beispiel jetzt einen Podcast rausgebracht am Donnerstag über Kickstarter. Toll. Einfach so. Ja? Ja. Okay. Und darüber sprechen wir heute auch so ein bisschen. Echt? Über Bezahlmethoden halt. Ja, okay. Was auch mit Urheberrecht zusammenhängt. Ja, da reden aber auch alle drüber, zum Beispiel auch Sachen, die nicht von Game One sind. Ja, ich weiß, wollte ich nur einfach so als Beispiel erwähnt haben. Zum Beispiel Lanz. Das Urheberrecht. Es wurde gegründet. Da hängt das nur das ganze Überthema für die ganze Sendung, weil da hängt ja alles mit rein, also GEMA hängt mit rein, die Bezahlmethoden halt auch. Was halt, ich würde gerne mal eine Aussage in den Raum stellen, über die man dann locker debattieren kann, nämlich, die ich schon öfter mal in irgendwelchen Interviews gehört habe, es gäbe weniger Piraterie, wenn man den Leuten gescheite Möglichkeiten gäbe zu bezahlen. Ja. Los. Das habe ich auch schon mal gehört. Können wir darüber jetzt locker debattieren? Ja, bitte. Wie locker ist das, wenn du sagst, los? ich würde gerade sagen, grundsätzlich gibt es bestimmt Leute, die dazu bereit wären. Sieht man ja auch, sonst würde niemand Napster, iTunes oder was auch immer benutzen, wo man Netflix bezahlen kann. Netflix, Kickstarter. Was? Netflix? Ja, aber Netflix gibt es in Deutschland nicht. Ja, aber in den USA. Ja, aber. Oder in Kanada. Zum Beispiel, ich wollte jetzt erstmal bei den Audio-Dingen bleiben, okay. Weil jeder weiß, wie man irgendwie an Songs gratis kommt und trotzdem laden Menschen für Geld den Song aus dem Internet herunter. Richtig. Und allein diese Tatsache sagt doch, dass Menschen dazu bereit wären. Ich glaube nicht alle Menschen und ich weiß auch nicht, wie viel Geld iTunes und so weiter damit verdient. Ich glaube genug, oder? Also einiges. Ja, was heißt iTunes? iTunes ist mir egal, aber wie viel die Künstler daran verdienen oder wie viel die GEMA von mir aus oder generell irgendjemand daran verdient, weil es müsste ja eigentlich Also ich meine, wie viel haben die früher verdient, wie viel haben die jetzt verdient und so weiter. Du meinst das, zu Zeiten von CD-Verkäufen oder? Ja, zum Beispiel. Was heißt, zu Zeiten von, heute werden ja auch noch CDs verkauft. So ist ja auch wieder nicht. Ja. Und also inwieweit hält sich das die Waage, inwieweit hält sich es nicht die Waage und wie viel illegale Musik downloaden, also wie viele Leute laden wirklich kostenpflichtig Musik runter, weil zumindest bei Musik gibt es ja schon eigentlich mittlerweile ganz adäquate Möglichkeiten, zumindest wenn man nicht auf MP3s steht. Was zu tun? Adäquate Möglichkeiten? Also zum legal Beispiel, Musik downzuladen und dafür Geld zu bezahlen. Achso, so sowas wie Spotify zum Beispiel, dass du einfach die ganze Zeit streamst. Ja, das ist ja. Nein, ich meine jetzt der Download, nicht Stream. Okay. Zum Beispiel Napster, zum Beispiel iTunes, zum Beispiel. Gibt's noch was? Musicload, zum Beispiel. Amazon, richtig. Mhm. Gibt's ja. Gibt es, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es so ist, dass Leute wirklich dafür bezahlen würden, wenn man ihnen nur gescheite Möglichkeiten gäbe, also noch gescheiter. Ich glaube aber nicht alle. Es wird dann immer so getan, nee, natürlich nicht. Alle, nee, aber auf keinen Fall. Ich glaube, das würde schon insgesamt deutlich weniger Geld bringen als. Als irgendwas anderes. Als früher halt reinkam oder als. Also, ja. Was meinst du mit gescheiter oder was findest du jetzt ungescheit? Naja, so gefragt. Also, ich finde Netflix zum Beispiel in Amerika ist eine ziemlich coole Sache. Du zahlst ja irgendwie $8 im Monat und kannst dann beliebig viele Filme streamen, wie du willst. Das geht in Deutschland nicht. Was aber geht, ist, dass du es gleich mit Musik machen kannst. Und da hört bei mir zum Beispiel das Verständnis auf, warum funktioniert es mit Musik? Aber ich darf das bei Filmen nicht machen. Ich zum Beispiel fände so ein Abo-Service ganz cool. Gut, sagen jetzt manche, da gibt es ja Love-Film oder Maxdome, ja. Ja, aber das ist bitteschön kein Service. Ich meine, bei Love-Film zahlst du auch irgendwie, ich glaube, 10 Euro im Monat. Dann gibt es unterschiedliche Dinge halt, wie viele DVDs du gleichzeitig kriegst oder ich nicht. Ich krieg DVDs geschickt. Das will ich ja nicht. Was ist denn das für ein scheiß Service? Du willst einen Film gucken und nicht ich will nicht, jetzt einen Film gucken. Ich will den jetzt streamen. Ich will nicht sagen, okay, dann bestell ich, komm dann per Post, dauert dann 2 Tage, musst du irgendwie wieder zurückschicken. Es gibt auch bei Larfilm gibt's Video on Demand. Ich glaube, der Service ist da ganz cool schon bei Larfilm. Mhm. Ich habe selbst nicht gemacht, aber ich habe davon gehört. Grundsätzlich ist das die Idee ja zumindest das, was möglich ist, offensichtlich. Ich weiß ja nicht, wie es rechtlich ist, aber das, was möglich ist, wird da ganz gut ausgereizt und gut umgesetzt zumindest, dass du da machst so eine Wunschliste und immer wenn du es zurückschickst, wird ja automatisch schon der nächste geschickt und so weiter. Also ja, ja, insgesamt geht es ja schon. Ja, aber es ist trotzdem natürlich nicht sehr komfortabel. Es ist halt kein Video on Demand. Es gibt ja auch Video on Demand bei denen, aber da zahlst du irgendwie noch irgendwie 18 Euro im Monat. Okay, ist ja auch noch genehmigt. Aber dann gibt's die Filmauswahl ist wirklich sehr gering. Also wenn da schon 300 jetzt neu gefeatured wird, ich meine, der Film ist aus dem Jahr 2005 oder so, oder noch früher. Als neu gefeatured? Ja, deswegen jetzt auch hier. Ja, aber die bauen ja gerade noch ihre Datenbank da aus, oder? Also ich meine... Und was mir sowas immer stört, es gibt selten O-Ton. Ja, das stimmt. Und das ist was ich überhaupt nicht will. Das, was ich will. Ich will Filme einfach in O-Ton gucken und nicht irgendwie mit deutscher Synchronisation. Ja, das ist dann rechtlich nochmal schwieriger. Also ich weiß das zum Beispiel, ich habe ja bei ZDF Neo mal Praktikum gemacht und da war es immer, da kamen ja auch immer bei Facebook und so weiter die Kommentare, zeigt doch mal eure Filme auch in Englisch oder ihr könnt auch mehrere Tonspuren im Fernsehen anbieten, das geht ja. Arte macht das immer. Ja, und das Problem ist halt, das würde ZDF Neo halt ungefähr das Dreifache kosten, weil das dann natürlich auch übers Internet oder sonst irgendwie, würden die Menschen natürlich auch in Amerika plötzlich dann ZDF Neo gucken können und würden die Filme in ihrer Sprache sehen. Das heißt, die Reichweite würde sich einfach mal massiv vergrößern und das müssten die natürlich dann zahlen. Deswegen können die Filme normalerweise nicht einfach in Englisch springen. Ja. Das wird alles eine rechte Frage. Ja, ja, sei genehmigt. Aber warum, wie gesagt, was ich halt nicht verstehe, ist, warum funktioniert, darf jetzt Spotify nach Deutschland kommen? Kam ja jetzt auch erst relativ neu. Ja, aber Flatrate-Service gab es schon länger. Napster hat ja immer, also hat seit ein paar Jahren zumindest diese Music Flat. Und Simfy ist auch nicht ganz neu in Deutschland, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Simfy habe ich nie so richtig mitgekriegt. Weil ich habe von Simfy also ganz neu ist es nicht. Erst was mitgekriegt, als Spotify nach Deutschland gekommen ist. Ja, aber ich meine, Simfy ist schon. Da habe ich es aber auch nie benutzt. Irgendwie. Ja, aber es ist also. Napster habe ich aber schon benutzt. Damals schon oder als es noch kostenlos war oder jetzt? Nee, jetzt ist es noch die. Also, als es zum Downloaden gab, da nicht so, aber dann gab es diese Flatrate und da waren die lange Zeit auch die einzigen, die diese Flatrate hatten. Mhm. Legal. Dass du einen Zehner zahlst und dann kannst du alle Musik hören und downloaden. In dem Fall auch downloaden, ne? Mhm, aber du kannst die nicht auf deine Player packen, weil die dann mit so einem WMF-V-Schutz oder wieder DMS, also weil sie im WMA-Format sind und dadurch diesen Schutz da haben, dass du eben nur spielen kannst für einen bestimmten Zeitraum, eben den Zeitraum, den du mit Flatrate gekauft hast und nicht auf irgendwelche Player packen kannst. Und es gab aber dann noch die Alternative, dass du 5 Euro mehr zahlst pro Monat und ihn dann auf Player auch packen kannst, aber trotzdem läuft er halt nach einer Zeit ab. Diesen Schutz kriegst du nicht weg. Also auf iPods und so weiter hättest du ihn nie gekriegt, deswegen hätte es für mich zum Beispiel nicht gelohnt. Stimmt nicht so ganz. Du hast mir auch mal, ich habe dir ja mal gebeten, dass du da auch mal wieder einen Flatrate machst und mir auch was runterlädst dafür. Ja. Und die Lieder habe ich auch bekommen. Ja. Und ich kann sie immer noch abspielen. Ja, aber das waren ja auch Privatkopien von meinen eigenen Songs. Ach so. Die ich dann umgewandelt habe ins MP3-Format. Das heißt, angeblich ist das egal. Da steht das im Programm nach irgendeinem Code. Das ist halt eine Privatkopie, darf ich machen. Und solange ich es nicht kommerziell verwende und... Hast du nicht gemacht. Privatkopie. Ich habe es kommerziell. Ist ja alles... Ja, okay. Also, ich bin sehr legal unterwegs. Grundsätzlich, ich bin tatsächlich relativ legal unterwegs. Relativ ist halt immer so ein bisschen relativ, Ecken. Ne? Ja. Bei Musik bin ich ziemlich legal unterwegs. Ich sehr, weil ich keine Musik höre. Ja, toll. Das ist ja keine Lösung. Das ist eine sehr gute Lösung. Nee. Ja, dann machen wir doch einfach mal bei den Programmen. Bleiben wir mal kurz, oder? Benutzt ihr irgendwas anderes? Also irgendwas anderes? Irgendein Programm, so Napster oder Spotify jetzt? Spotify. Also ich benutze Spotify, seitdem es nach Deutschland gekommen ist. Dann erzähl doch mal, was ist denn das? Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Wie funktioniert das? Was macht das? Wie? Also los, wach. Wie nett. Nein, also es ist einfach ein Musikstreaming-Dienst mit einem wirklich großen, ich glaube, in Deutschland mit dem größten Angebot an Musiktiteln, die ich mir halt streamen kann. Es gibt eine kostenlose Version, in der ich wohl noch unbeschränkt hören kann, allerdings dann Werbeeinspielungen habe und Werbung im Client. Es ist nicht so ganz klar, ob sich das halten kann, dieses kostenlose Modell, weil... das Kostenlos-Kultur. sozusagen. Also es das ist nicht also klar, kostenlos ob das, heißt dann werbefinanziert. Ja, kostenlos einfach werbefinanziert. Es ist nicht klar, ob es auf Dauer so geht. Man kann aber auch... Weil die nicht wissen, wie viel Geld sie damit einbringen, oder was? Im Prinzip, ja. Also ob es wirklich genug ist, ist nicht so ganz raus oder so. Deswegen sind da einige Leute am Spekulieren, dass es vielleicht irgendwann doch kostenpflichtig wird, so wie bei Simfy. Irgendwie bei Simfy hatten irgendwie auch 30 Tage Testperiode, glaube ich, und dann kostet auf jeden Fall was. Macht ja vielleicht auch Sinn, wenn die jetzt so tun, als würde es total kostenlos sein und alle gehen dahin und irgendwann sagen die halt, okay, es lohnt sich nicht oder geht nicht, machen wir teuer, aber dann haben das halt alle schon, haben sich daran gewöhnt, dass sie da die kostenlose Musik, also dass sie da die Musik alle herkriegen und dann sagen wahrscheinlich viele eher, dass sie, ja, dann zahle ich halt mal 5 Euro im Monat oder so. Also quasi eine Free-Version zuerst. 5 Euro ist ja auch nicht viel. Also ist ja weniger als eine CD. Ja, das ist ja auch bei Napster, die haben ja die Preise auch nochmal gesenkt. Die sind jetzt, glaube ich, bei 8 oder 7 Euro im Monat. Ja. Seit die damit irgendwas verbündet haben sich oder gekauft wurden. Und sind die Preise jetzt halt nochmal runtergegangen. Ja. Findest du da einen Unterschied zwischen CD und Spotify? Also benutzt du jetzt mittlerweile lieber Spotify oder kaufst du dir weiterhin CDs? Hast du dir schon mal CDs gekauft? Ja, ich habe mir durchaus CDs gekauft. Viele so? Nicht besonders. So regelmäßig? Nein, nicht regelmäßig. Ja. Also eigentlich eher selten. Naja, wie viel hast du so grob geschätzt an eine Zahl? 20, 30. Viel. Findest du? Ich kenne Leute, die haben ganze Zimmer voller CDs. Ja, okay. Ja, aber in deinem Alter. Ich weiß nicht, ich habe auch schon ein paar CDs immer mal gekauft, aber so das Einzige, wo ich mich wirklich, weil es wird dann immer so gesagt, so, oh, du kannst dich dann erinnern, wie du das erste Mal auspackst. Und wie aber du dann irgendwie so, aber das ist tatsächlich, das kann ich mich bei dem Ärztealbum Jazz ist anders, das habe ich mich total drauf gefreut und habe es dann so ausgefallen, das war echt so, da war ich noch ganz genau, wie ich das erste Mal gehört habe und da ist tatsächlich so, dass dieses Gefühl so war, aber das Lustige ist, das habe ich jetzt mit dem neuen Ärztealbum, das vor 2 Wochen geschrieben ist, auch ganz toll ist, habe ich eigentlich auch und das habe ich mir gedownloadet. Das ist doch auch, oder? Hä? War das nicht das auch? Achso, das heißt auch, ja. Ja. Aber da habe ich das Gefühl auch. Also, was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich halt beim Radiosender war und die Ärzte auch gesehen habe und so beim Interview dabei war. Und deswegen sowieso nochmal ein hippes Gefühl dazu. Hipster? nein, also ich finde CDs kaufen, nur dann, wenn man den Künstler und auch wirklich die ganze CD gut findet. Ich meine, man kann das ja dank Spotify, aber auch auf, sagen wir, auch Amazon MP3 oder irgendwelchen anderen Seiten, wo man Musik kaufen kann. iTunes. Seven Digital, um hier mal keine Werbung zu machen sozusagen, kann man das ja vorhören. Und ich finde, man sollte keinen CD kaufen, wenn einem die Lieder nicht alle gefallen. Dann kann man auch einfach. Sei denn, man möchte einfach den Künstler in dem Fall unterstützen. Ja, schon. Aber wenn mir jetzt nur ein Lied, sagen wir, ein aktuelles Lied gefällt oder so, dann renne ich nicht gleich in das nächste Elektronikfachgeschäft und. Elektronikfachgeschäft. Ja. Der feine Herr. Kauft dann gleich die ganze CD von dem, sondern kauft halt einfach das eine Lied oder die zwei Lieder. Oder ich höre es mir einfach über Spotify an. Okay. Da kann ich es halt nicht downloaden. Ja. Ich glaube aber, also in der Premium Edition kann ich es auf meinem Handy abspielen mit dem Spotify, mit der Spotify-App, die zwar irgendwie ständig abstürzt, aber das ist ja egal. Also, ja. Okay. Im Prinzip. Was ich gerade eben angesprochen hatte, von wegen Künstler unterstützen, bei iTunes ist es so, dass Apple 33% des Umsatzes nimmt. Das heißt, der Rest geht komplett an den Künstler. Weiß an Künstler, die gehen mit Sicherheit an die Plattenfirma. Ans Label. Label ja, und die gehen dann weiter. Ja, schon klar, aber es geht zumindest, 33% gehen an den Vertreiber, in dem Fall iTunes, also Apple, und die 66% gehen halt an den... Glaubst du ernsthaft, dass die GEMA mehr als 33% nimmt? Ich glaube nicht. Ich glaube, die GEMA nimmt weniger als 33%. Und Apple wie kommt jetzt gerade auf die GEMA? Ja, aber die GEMA ist ja dasselbe Modell, was Apple mit iTunes macht, CDs verkaufen. Macht halt die GEMA letztlich... Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie viel die GEMA nimmt. Die nimmt ja, also es gab ja mal diese Statistik, nur von so und so viel Geld, was die GEMA eingenommen hat, kam so und so viel nur bei den Künstlern an. Aber dazu kommt ja noch die Plattenfirma, die, keine Ahnung, der Maler von dem CD-Cover und so weiter. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass meiner Meinung nach Künstler mehr bekommen, wenn du die CD kaufst, als wenn du es über iTunes kaufst, richtig? Ja. Das glaube ich auch. Ja, gut. Dann, das wollte ich auch nur gesagt haben, deswegen habe ich... Bitte? Kannst du ruhig ausreden. Nee, ich wollte einfach nur sagen, Beispiel Bodo Wartke finde ich ja persönlich ziemlich geil. Das gleiche Album, was ich jetzt auf CD gekauft habe, gäbe es auch bei iTunes für 4 Euro günstig. Ich habe trotzdem gesagt, nee, ich hol die CD-Version. Erstens kann ich sie mir signieren lassen von dem, was ich auch gemacht habe. Und außerdem kriegt der Typ dann mehr Geld dafür. So. Das sind die Vorteile einer CD. Also, ich meine, einen Download kannst du nicht signieren lassen. Eben. Das. Und so habe ich es halt direkt bei Klavierselekte geholt und der ist unterschrieben. Aber du kannst bei einem Download einen Kommentar einfügen bei iTunes. So habe ich ihn einfach als Gästebuch gemacht. Ach so. Des Liedes. Toll. Ich kann auch als Label dann einfach ein Bild von ihm, von seiner Unterschrift dann machen. Ja. Ich habe mittlerweile so viele Autogramme von dem, ist der Hammer. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht, Spotify. Lustig, war letzte Woche hatten wir eine WG-Party bei uns. Und lustig. Nächstes Thema. Lustig. Ja, nee, da hatten wir auch die Frage halt, wie kriegen wir die Musik? Weil wir irgendwie aus irgendeinem Grund wollten wir keine Playlist machen, was wir aber am Ende dann doch gemacht haben. Das ist auch ein Sinnvolles. Oder ja, irgendwie, ja, weil wir uns dann irgendwie nicht einig hätten gefunden. Und dann hatten wir uns erst überlegt, so ein Internetradiosender, da ist halt immer Werbung drin. Ja, angeblich hatte irgendein Mitbewohner halt dann natürlich die Idee, dass er kennt ja den Internetradio, seit er keine Werbung hat, dann war das aber einer, der sogar Nachrichten noch drin hat. Ich merke mir, dann hatten wir keinen gefunden, der gute Musik spielt. Also es gibt welche, die werbefrei sind, was ich auch nicht ganz raffe, aber egal. Dann hatten wir aber auch Spotify gemacht, hatten wir auch benutzt. Das Problem war, dann kam halt immer mal wieder diese 30 Sekunden Bose-Werbung dazwischen. Und das ist ja auch nur Bose-Werbung. Hauptsächlich, was ja total beknackt ist, weil ich meine, gut, Bose kriegt wahrscheinlich viel Geld, aber ich meine, du hörst doch dann diese Werbung über deine Boxen. Wo ist der Sinn? Ich höre doch dann nicht, dass die Boxen besser sind, weil das gerade die Bose-Werbung ist oder so. Das ist genauso, das ist genau dieselbe Frage, die ich mich bei der iPad-Werbung im Fernsehen immer frage, wenn die dann sagen, mit der tollen Auflösung, dann zeige sie es so in die Kamera. Das ist total bescheuert! Ich sehe es dann immer zu Hause auf meinem ultra alten Fernseher, wo du die Pixel halt so riesig siehst und denke so, na, so gut ist die Auflösung. Das war so geil. Bei der Demonstration hat Phil Schiller ja auch gesagt, von wegen, okay, ich zeige euch jetzt das iPad hier hinten auf der Leinwand. Das Problem ist, das iPad hat mehr Pixel als die Leinwand. Ja? Das heißt, ihr könnt die Auflösung nicht sehen, die, auch wenn ich es so ganz hoch skalieren würde, die iPad hat immer noch mehr Pixel. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und vor allen Dingen, dann wurde, als das iPad angekündigt wurde, von wegen hier, wir haben an dem Tag was, was euch wirklich interessieren könnte, bla bla bla, dieses Bild von dem, ne? Und da gab es tatsächlich Kommentare dazu, oh lololol, das ist bestimmt das Retina-Display, das sieht voll hochauslösend aus. Das ist ein Bild, was du auf deinem Display siehst. woher willst du denn wissen, dass es hochauflösend ist? Was für eine Scheiße die Leute da reden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, jedenfalls. Aber das war ein anderes Thema. Ja. Also, ihr habt, wer haben wir gemacht? Dann eine Playlist gespielt, aber wir hatten erst Spotify. Okay. Dumm. Dumm. Dumm. Also, funktioniert eigentlich ganz cool. Das ist halt, da war halt der Vorteil natürlich, dass da auch die anderen User irgendwelche Playlisten gemacht haben. Dann suchst du einfach nach einer Playlist, die irgendwie Party, bla. Und dann hast du, ohne dass du irgendwie groß jetzt selbst entscheiden musst, irgendeine ganz gute Musikauswahl. Ja. Mhm. Aber, hey. Last FM war doch auch mal sowas ähnliches, oder nicht? Ja, das habe ich nie richtig verstanden. Du kannst irgendwie nie so richtig Musik abspielen, manchmal schon, ja, manchmal, du kannst irgendwie, glaube ich, so ein Radio einschalten und dann hörst du Musik, die irgendwie thematisch mit dem zu tun hat, was du suchst, aber du kannst nicht das Lied jetzt hören, was du hören willst. Und das, was bringt einem das denn? Also eigentlich soll Last FM eher so ein soziales Netzwerk für Musikhörer Musik sein, ja. Okay. Also man trägt so ein, was man... Ah, ja. Ja, man trägt wohl ein oder wie auch immer, zeigt, was man gern hört und kriegt dann irgendwie, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich hatte auch nie Lust. Ich dachte früher auch, man könnte da einfach Musik hören, aber dann ging es nur so 30 Sekunden oder nur so dreimal oder so. Das war dann irgendwie sehr ärgerlich. Ja, schade. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie wir gerade gesagt haben, kostenlos runterzuladen, gibt es halt diese komplett illegale Möglichkeit, das bei irgendwelchen Drittanbietern zu machen und halt diese, meiner Meinung nach, halblegale Möglichkeit, YouTube zu MP3 zu machen. Ja, also auf dem Niveau mache ich das auch. Ich habe so ein tolles Programm, für das ich Geld bezahlt habe. Da höre ich mir Spotify an und der hört mit über die Soundkarte und erkennt dann daran das Lied, benennt das alles richtig so, als hätte ich es gedownloadet letztlich, und dann habe ich die Lieder, die ich mir bei Spotify gehört habe, auch auf dem Rechner als MP3 in guter Qualität und alles toll. Gute Qualität heißt? In der Qualität, wie Spotify hat. Okay. So kann ich es auch mit YouTube-Videos machen, und der erkennt halt immer, welches Lied das gerade ist und benennt es auch und wandelt es automatisch in MP3. Ich muss mir nur einmal anhören, und das kann ich ja teilweise bei Spotify jetzt ja so durch nachts einfach so eine riesen Playlist mache. Ich werde alle abspielen lassen, den Laptop-Sound aus. Und dann spielt er das alles ab und hab ich am Ende alles als MP3. Und ich glaube, das ist eine legale Lösung. Ja, und ich denke auch. Ist aber eine fiese Lösung, weil ich natürlich den Künstler nichts gebe. Ja. Ich denke auch das gleiche bei YouTube, weil YouTube, die Videos, die da hochgeladen sind, sind im Prinzip für die Allgemeinheit gemacht. Es gibt ja auch ganz viele Künstler, die absichtlich sich da ein YouTube-Konto erstellen und ihre Official-Videos da hochladen. Wohl wissen, dass man sie auch runterladen kann. Tust du ja fast. Wenn du sie anguckst, ist es ja quasi runterladen oder zumindest zwischengespeichert. Ja, spätestens. Oder so gesagt, wenn du die MP3 runterlädst oder nicht? Ja, wenn du die MP3 runterlädst oder das Video anguckst, ist technisch ja fast dasselbe. Genau. Also ich denke auch, dass Künstler eigentlich mehr durch Konzerte verdienen als durch den Verkauf von CDs oder Musik. Ja, das ist immer so eine Utopie, finde ich. Echt? Also ich weiß nicht. Im Grunde ist es halt so. Da muss ich nochmal auf meine Radio-Vergangenheit, also mit meinem Praktikum. Da war es halt auch immer so, dass natürlich kommen da auch Neuvorstellungen von den Songs. Und du sitzt dann auf irgendeinem Computer, hast keine Verbindung zu dem Musiknetzwerk. Das heißt, du weißt selbst nicht, wie das Lied klingt. Willst du aber natürlich vorher hören, bevor du irgendeine Numeration dazu schreibst oder irgendwas. Dann habe ich es auch immer gesucht halt. Bei YouTube gibt es ja irgendwie alle dann schon, weil die in Amerika früher rauskommen oder was weiß ich. Das haben meistens von den Künstlern selbst gepostet oder auf der Internetseite von den Künstlern halt als YouTube-Video verlinkt, genau. Und so weiter. Ja. Da steht dann immer, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Und da frage ich mich dann so, das hat doch der Künstler selbst dahingestellt. Genau. Es gibt auch einige Künstler, die sich dagegen wehren, dass es dann gesperrt wird. Ja. Und am Ende kannst du aber trotzdem, wenn du dann die Liste bei YouTube suchst, das fünfte Video geht dann halt wieder. Dann hast du trotzdem eine gute Qualität, das ist noch der Song. Oder du benutzt Google Chrome mit Hide My Ass und gehst über einen Proxy da rein. Ja, das geht immer. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht mal eine illegale Methode. Ja, das ist letztlich eine illegale, ist halt oder keine illegale? Ich glaube nicht illegal. Ein Proxy VPN? Nö. Nee, darf man ja. Warum auch nicht? Warum nicht, nö? Also, es ist halt so ein bisschen schwachsinnig alles. Das ist ja auch die einzige Möglichkeit, in Deutschland momentan an Netflix ranzukommen, indem du dir ein VPN rüberlegst und dich dann da anmeldest. Problem ist, du brauchst eine pseudo-amerikanische Adresse. Ja. Aber kannst du irgendeine nehmen. Da habe ich noch eine Frage an dich, Leo. Ich weiß ja, dass du einen englischen iTunes-Account hast. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du da eine englische Adresse von dir angegeben? Mhm. Du hast irgendeine Adresse in Amerika gesucht? Mhm. Eine deutsche Kreditkarte hinterlegt? Mhm. Sondern? Gar keine. Ach ja, richtig. Die Kreditkarte geht ja nicht. Das erkennt er ja, dass sie deutsch ist. Geht nur mit englischen Kreditkarten in dem Fall, ne? Mit amerikanischen, ja. Meine ich doch. Das heißt, du machst es. Ach ja, hast du mir erzählt. Mit den Gutscheinen. Mit den Gutscheinen, genau. Ja. Aber da kannst du auch nicht die Euro-Gutscheine nehmen, sondern die Dollar. Richtig. Das ist ja furchtbar. Das ist auch eigentlich eine scheiß Möglichkeit. Ich meine, das ist ja ist ja keine komfortable Möglichkeit, aber es funktioniert ganz gut. Um halt an O-Ton-Filme ranzukommen. Da verstehe ich auch nicht, warum iTunes das in Deutschland nicht anbietet. Bietet es manchmal. Ich glaube, mittlerweile verstärkt. Echt? Mhm. Was ich bei iTunes immer nicht verstehe, ist, warum die keine Flatrate für Musik haben. So was ähnlich haben sie ja. Für Musik haben sie es ja. Nein. iTunes Match? Ja, dann musst du sie aber schon haben. Lädst du dir bei YouTube runter? Naja. Super. Ey, aber das ist ziemlich cool. iTunes Match ist prinzipiell voll die krasse Sache. Können sie es aber auch gleich als Flatrate machen, weil ich meine, Flatrate, das funktioniert ja irgendwie. Es geht ja bei Napster, es geht bei sonst was. Ja, ja. Vielleicht kommt noch irgendwann mal was. Aber iTunes Match ist eigentlich nur so ein Abonnement von 25 Euro im Jahr. Und da wird deine Mediathek, die du bei dir hast, gescannt. Und wenn du sie in schlechter Qualität hast, kriegst du sie in 256 Kilobit AAC wieder runtergeladen. Und da hast du halt alles in besser Qualität da drauf. Ja, finde ich, ist eine sehr, sehr umständliche Schwachsinn. Also so eine hinten durch die Brust ins Auge mäßige Methode, die so... Ich meine, das ist so, wir wissen, ihr habt sie eh alle irgendwie in der Qualität, aber wir dürfen sie euch jetzt nicht kostenlos geben und wir dürfen sie nicht so und so. Deswegen machen wir 25 Euro im Jahr und machen dann irgendwie, geben euch dann die schlechten. Und du kannst sie direkt auf dem Apple TV auch abspielen, ohne dass du eine Musik da drauf hast, weil ich hatte keine Festplatte auf Apple TV, aber kannst halt einfach, wenn er im Internet ist, mit deiner Apple ID anmelden, dann über iTunes Match abspielen. Hört ihr euch Musik eher als gestreamt an oder wollt ihr die immer als auf dem Rechner haben? Beides. Also du willst ja Stille. Wenn du jetzt ein gutes Lied hast oder ein Album oder so und du willst es haben, reicht es dir dann, wenn du es auch gestreamt hast und überall streamen kannst? Obwohl, das geht ja immer nicht auf dem Handy so gut. Ich weiß nicht, ich will das zum Beispiel immer auf dem Rechner haben. Mir reicht Streaming überhaupt nicht. Weil es kommt drauf an, wie gut das Lied ist. Also, okay, aber prinzipiell würde es dir schon reichen, das Stream? Ja, weiß nicht. Wenn ich jetzt so ein Lied im Radio höre oder irgendwo unterwegs gehört habe, was ich ganz gut fand, dann reicht es im Prinzip schon, wenn ich es nur streame oder so. Aber wenn ich es halt immer hören will, auch wenn ich mal kein Internet habe oder auch damit man auf CD brennen kann oder auf CD haben will, wenn man es im Auto hört, was weiß ich, dann hätte ich schon ganz gern. Und wie machst du das dann? Wie meinst du? Wie kriegst du es dann? Gedownloadet oder als MP3 oder was? Ja, also entweder Download. Ja, wie bezahlst du dann dafür oder machst du dann auch so eine Umwegmethode oder? Meistens bezahle ich dafür. Also oder YouTube, aber. Okay. Ja. Ich mach's immer so, wenn ich dann gut finde, also ich weiß, wie ich es alles also mit dieser Methode, wie ich es da eben erklärt habe, ja. Mit Soundkarte abspeichern. Das ist nämlich so ein Alert von Windows. Das ist eine extrem super Methode. Ihr wäre dann auch drin, aber das ist eigentlich nicht. Ja, ja. So entstehen Songs von Skrillex, aber es ist nur ein Motto. Dieses ganze Geklacke, wenn Internet Explorer öffnest oder so, verbindlich, genau. Gell? Klack, klack, klack, klack. Ja, das Programm kann auch, dass der Speicher hat irgendwie 25.000 Radiosender von der Welt und du kannst einen Song eingeben und der sucht dann auf denen allen, ob irgendwo das läuft. Oha. Und dann speichert der mit und dann guckt er halt, ob irgendwie vorne und hinten der Moderator drauf labert. Ja. Das ist halt aber teilweise scheiß Qualität. Und er sucht halt auch bei verschiedenen Videoplattformen, wenn du einen Song suchst und dann geht es halt schneller, als dann musst du es nicht selbst abspielen. Also das ist schon ganz cool. Okay. Nee, aber wenn zum Beispiel bei dem Ärztealbum, das habe ich mir dann auch nochmal bezahlt. Wobei, die haben es auch noch ganz clever gemacht, dass sie eben ins Album so ein Spiel quasi reingemacht haben, sodass es schon Sinn macht, sich die hart... Was für ein Spiel? Dass du die CD, dass so eine Drehscheibe ist quasi und dann, keine Ahnung, so ein bisschen... Viel Mensch ärgere ich nicht. Also jetzt ich dachte, das ist ein Spiel, was so gleichzeitig auf der CD noch mit drauf ist, wie so ein Point and Click oder sowas für ein PC. Nein, es gibt auch normale Spiele. Hart. Ja, das ist so ein Partyspielchen. Oh, was ja ganz cool ist, weil die CD dann so diese Drehscheibe in dem Spiel integriert ist. Und also das finde ich eine lustige Idee. Mhm. Finde ich aber jetzt auch, das kann halt nicht jeder, ich meine, ein Künstler, der Musik macht, der will eben Musik machen und sich nicht überlegen, wie er jetzt die CD noch wahnsinnig gestaltet, damit sie die Menschen kaufen und ob er jetzt ein Spiel da reinlegt und so ein Zeugs. Also das ist halt auch so, ist eine coole Idee, aber es ist auch nicht eine Lösung. Nicht unbedingt ein Kaufgrund aus, also. Doch, ein Kaufgrund schon. Findest du? Ja. Ich wollte die auch dann unterstützen, weil ich finde es gut und das Album ist gut. Und ich habe es gehört, fand es gut und habe mir gedacht, den zahle ich was. Und dann habe ich es ja gekauft. Ja, so ist dann halt der Weg. Genau. Obwohl ich die Lieder schon hatte. Also es hat eigentlich, zumindest bei mir ist der moralische Druck dann immer noch so da, dass ich sage, ich will denen dann Geld geben. Ja, macht Sinn. Mhm. Das ist cool. Ja, Musik, ja, habe ich ja keine Meinung zu. Grundsätzlich Medien, wie kommt ihr an Medien? Zum Beispiel Filme, Serien und so weiter. Ich weiß halt nicht, ich habe zum Beispiel kein schlechtes Gewissen. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass wir How I Met Your Mother die neuesten Folgen gucken und ja, wir können nicht legal daran kommen. Ja, fertig. Ja. Und allein, dass es keine Möglichkeit gibt. Alles, wenn es keine Möglichkeit gibt, habe ich überhaupt kein moralisches irgendwie, dass ich denke, oh, nee, das darf ich jetzt nicht machen. Mhm. Dass ich das nicht hören kann, weil ich, wie soll ich denn sonst, ich will dieses Ding jetzt haben und wenn die mir nicht sagen, hier, zahl 2 Euro für die Folge und du kannst sie dann auf Englisch gucken, würde ich vielleicht Euro auch, nicht. Ich würde 1 Euro, würde würd ich mir halt auch, zahlen. Ja, irgendeinen Preis, ich habe keine Preisvorstellung, wie viel ich zahlen würde, aber. Stell dir mal vor, 1 Euro pro Folge sind 24 Euro pro Staffel. Locker. Locker, ja. Definitiv. Gibt's aber nicht die Möglichkeit. Keiner gibt mir die Möglichkeit dazu, das ist das Problem. Und das ist immer so das Problem, ja. Und deswegen, ja, Movie2K oder Kinox, was soll ich machen? Bei solchen Sachen zumindest. Ansonsten, bei Filmen, ich gehe sehr oft ins Kino. Das auf jeden Fall. Wenn gerade so neue Sachen, ich dafür verstehe ich auch nicht, warum Leute sich das einfach nur so angucken. Gerade so Sachen wie The Avengers haben wir jetzt gesehen. Übrigens doch in 3D. Das war falsch, was wir in den letzten Folgen gesagt haben. Da haben gesagt, der kommt nicht in 3D. Doch. Kann ja, aber das war voll der Eiertanz. Die hatten das. Ja, war voll das Scheiß 3D außerdem. Im ersten, ja, es ging eigentlich, aber es war kein großer Effekt in 3D ja, da, aber es hat mich wenigstens nicht genervt. Die hatten das die ganze Zeit geändert. Einen Monat vorher hieß es tatsächlich noch, dass es nicht in 3D kommen würde. Oder? Das habe ich auch gehört gehabt, deswegen. Ganz, ganz merkwürdig. Gerade bei solchen Filmen, da verstehe ich nicht, warum Leute sagen, nee, ich gucke mir den Internet an in so Scheißqualität. Da gehe ich doch lieber ins Kino. Ich meine, gut, das war jetzt in 3D, das heißt, es kostet 11,90 oder 10,90, irgendwie sowas, weiß was ich. Es ist auch mal, was man bezahlen muss, aber dann hat man wenigstens halt auch einen guten Film. Es gibt auch diese du schuldest mir übrigens noch Geld. Richtig. Gut, dass du es jetzt erwähnst. Jetzt haben wir es auf Tape. Ewig festgehalten. Nee, ist längst abgestürzt. Wir reden die letzte halbe Stunde. Drei. So, ich dachte, es ganz interessant, mit euch darüber zu reden. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Nein, ich wollte sagen, es gibt doch auch diese Kinowerbung. Dafür werden Filme gemacht. Mhm. Das ist irgendwie so. Ja, mach weiter. Du gestikulierst hier wild rum. Ja, ich weiß. Ich habe die Geste gesehen und ich habe nicht verstanden, was er damit ausdrücken wollte. Nicht so richtig. Ein Ausdruck von, oh mein Gott, was soll das alles für, was soll das für ein Scheiß sein? Guck mal, zum Beispiel, ja, ich weiß. Wir wollen dir moralisch verwerflich, also wir wollen dir das Gewissen einreden, dass du unbedingt die Filme kaufen, also legal gucken wollen musst. Ich bin im Kino, die haben die falsche Zielgruppe. Ja. Die sollen sowas mal vor Videos da, die du bei Kinos. Ich glaube, das nicht funktionieren. Ich glaube auch. Aber ist ja auch egal. Was ich aber meine, ich weiß in der Sneak. Und da kam am Ende am Anfang tatsächlich so eine Werbung, so wo einer zu jemandem nach Hause geht und dem alle Sachen wegnimmt. Ne? Und am Ende kam so raus, wir würden doch auch nicht dein Auto klauen. Und von wegen, geh lieber ins Kino und so weiter. Was für ein Schund? Ganz bescheuerten Raubkopier-Werbung da. Raubkopierer sind Verbrechen. Die also wurden Download K, bla bla bla. Ja, ja. Wenn ich könnte, würde ich. Ja, natürlich. Nein, also du hast schon recht, wenn du sagst, das ist völlig die falsche Zielgruppe. Ja. Aber jetzt, die Aussage und die Werbung betrachtet und so, ist eigentlich schon richtig. Also auf jeden Fall. Filme werden schon, oder zumindest einige Filme, jetzt nicht Serien oder so natürlich, aber die meisten Filme werden schon fürs Kino gemacht. Klar. Und es ist was anderes, sie da anzugucken. Ja, und auf jeden Fall. Dass man das dem Kinopublikum nicht sagen muss, ist eigentlich relativ klar. Ja gut, aber es gibt ja viele, die vielleicht einmal im Jahr ins Kino gehen und sonst immer raufkopieren. Also grundsätzlich werden die das wahrscheinlich so überlegt, aber ich finde es selbst schwachsinnig. Aber da ist gerade die Sache, warum ich vorher gesagt habe, mit Künstlern Musik ist so eine Utopie, dass die das Geld mit Konzerten verdienen können, weil spätestens bei Filmen geht es halt nicht mehr. Was sollen denn Filme noch machen, außer Geld für durchs Kino oder durch DVD-Verkäufe einnehmen? Ich glaube aber auch nicht, dass irgendein die können ja nicht irgendein auf Schauspieler, der so am Hungertuch nagt. Ich glaube schon, dass einige Schauspieler am Hungertuch nagen. Ja, nee. Das ist wahrscheinlich nicht die, die bei Avengers mitspielen, aber es gibt auch kleine Filme. Ja, klar. Da jetzt auch, aber ich glaube, das sind aber nicht zwingend die, die jetzt auch illegal im Internet angeguckt werden, weil das sind ja meistens dann eher Unbekannten, sag ich mal. Es ist nicht so, dass es ist nicht so, dass es für die wichtiger ist, dass mehr Leute das gucken. Ich meine, ist dann der Schaden, der dadurch entsteht, dass das dann wenige illegal im Internet anschauen, nicht größer für die. Genau, und gerade da würde ich halt sagen, dass sogar viele Leute das im Internet gucken, weil kleine Filme werden auch klein gestartet. Das heißt, in kleinen Dörfern müsstest du 300 Kilometer fahren, bis du diesen Film sehen könntest im Kino. Und legal, und da ist halt wieder schon wieder dieselbe Sache. Du kannst es dir nicht legal besorgen, also wirst du es dir illegal besorgen. Ja, weil du willst den Film ja jetzt sehen. Du willst ja jetzt nicht ein halbes Jahr warten, bis der mal auf DVD rauskommt. Außerdem, wenn es ein kleiner, eher unbekannter Film ist oder so, dann ist das für die Leute wahrscheinlich auch nicht so ein Event, sozusagen einfach ins Kino zu gehen. Ja. Und sich halt irgendwie diesen Film da anzuschauen, sondern man guckt ihn halt einfach mal, weil es einen interessiert oder so. Und da ist halt einem, ja, der, wie sagt man, der Laptop näher als das Kino. Der Hemd näher als die Hose. Ja. Richtig. Stimmt alles, aber das ist ja auch quasi so eine Ungerechtigkeit, die generell gibt, von wegen, ja, es gibt arme Menschen bei jeder Arbeit. Und da zählen auch Schauspieler mit dazu. Und ja, da kann, wie gesagt, was wollen wir dagegen tun? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sich das Problem mit den Raubkopien nie so endgültig lösen lassen wird. Genau. Also. Achso, aber ja, gut, was ich meinte, ist von wegen, solche Filme gucke ich halt grundsätzlich im Kino. Wenn ich jetzt aber sage, komm, wir bereiten uns auf die nächste Folge vor, gerade die American-Filme, ne? So American Beauty und so weiter, die kaufe ich mir dann nicht bei iTunes. Oder die leihe ich mir auch nicht bei iTunes. Das sind halt so Sachen, die ich tatsächlich wirklich nur einmal sehen will und dann ist fertig. Ja, leider bei iTunes kannst du eh nur einmal sehen. In den 48 Stunden liebe ich oft. Wie viele oft? Ist egal, das wird das Feature angepriesen, lass mich in Ruhe. Das ist total bescheuert. Kurz Frage, hat man das eine Woche oder einen Monat? Das ist einen Monat. Wir sagen immer nur eine Woche, okay, das ist falsch. Gut. Weiß ich nicht. Okay, nee, ich hab mir relativ viele DVDs, also jetzt ungefähr 150. Gut, sagen Sie, das ist total wenig, aber nee, ist schon okay. Aber das sind halt auch Filme. Die wird nicht größer, das ist das Problem. Die wird größer. Ja, aber klar. Du schuldest mir ab, weil gib mal Little Weapon zurück. Ich nehme jetzt alles jetzt auf. Und. Nee, ja, ich wollte sie zurückbringen, ich hab's vergessen. Das ist mir im Auto schon aufgefallen, ich hab die nämlich. 3 und 4. Ach nee, ist ja wieder illegal. Bitte? Hab ich, irgendwie auf meinen Laptop gekriegt, plötzlich, auch von der DVD. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. War plötzlich da. Aber ich will es ja eh nur einmal gucken, ob ich jetzt noch ein dezentrale Sicherheitskopie. Ja. Genau. Das ist auch so eine Frage. Ja, wenn ich mir DVDs aus der Stadtbücherei raue und die von da die Video-TS und Audio-TS-Datei auf dem PC ziehe. Ja. Aber die sind ja kopiergeschützt. Die kannst du ja auch umgehen. Ja, das ist aber illegal. Umgehen ist ja tatsächlich illegal. Okay. Ja. Kopierschutz umgehen. Okay. Habe ich auch noch nicht gemacht. Nee, gut. Ja. Trotzdem habe ich ja auch schon Filme bei Movie2K geguckt. Das war, soll ich machen. Das ist illegal. Ja, das ist richtig. Das hast du aber auch schon getan. Nein. Nein, nicht. Ja, aber was ich lustigerweise ganz spannend, oder hatten wir irgendwie bei Diskussion gerade vorbei zu dem Thema. Einfach weiter. So. Haben wir einen Faden? Wie ist wegen Lösungen mäßig? Ach, Spotify ist ja tatsächlich erstmal jetzt kostenlos. Du sagst, weiß nicht, ob das wirklich so bleibt. Ja, aber erstmal ja. Ja, erstmal ist es jedenfalls kostenlos und wird eben über Werbung finanziert. Ganz kostenlos auch nicht. Zahlst du nicht irgendwie 5 Euro im Monat? Nein. Komplett kostenlos. Völlig kostenlos. Werbefinanziert, wenn ich 5 Euro zahle, dann ist die Werbung weg. Und dann hast du es auf dem iPhone? Nee, ich hab's auf dem Laptop. Okay, weil auf dem iPhone kostet Geld. Ja, das ist ja dann die Dings, die Mobile Version. Genau. Ja, die Mobile Version kannst du nur in der Premium Version nutzen. Die kostet schon 10 Euro. Die hast du auch, oder? Nö, ich zahle überhaupt nichts. Du hast die auf dem Android auch nicht. Doch, ich hab die Spotify App, glaube ich, noch drauf, weil du kriegst lauter gratis Zeugs geschenkt, wenn du dich da anmeldest. Also irgendwie 2 Tage Premium, wenn du das Handy installierst oder so. Und dann irgendwie nochmal 30 Tage Testperiode, wenn du irgendwas machst, keine Ahnung. Okay, weil du das mit Facebook verbindest, oder? Ich glaube schon. Du musst es mit Facebook verbinden, sonst kannst du es gar nicht downloaden. Also Facebook-Song bei Song? Das ist quasi. Man kann sich doch auch so einen Account erstellen. Nee, ich wollte das ohne Facebook machen, aber du musst einen Account erstellen und das geht nur über Facebook. Ich habe das extra nachgeguckt. Echt? Das ist auch der Nachteil an Spotify. Ja, also Facebook zusammen? Also wurde es irgendwie gekauft oder sowas? Nee, aber ich glaube, die... Das ist sehr eng mit vernetzt. Entweder die sind irgendwie, haben irgendwas zusammen zu tun oder ich weiß nicht, ob Spotify an die Daten, die Facebook, ob die das irgendwie austauschen dann dadurch oder ob das einfach dafür ist, dass Facebook halt die Daten hat, was für Musik du hörst. Mhm. Oder ob die wirklich denken hier, hey... Also mit dem, das ist ja ganz schon eine nette Idee eigentlich, dass du deine Freunde, was hören deine Freunde, was sind die Top-Titel deiner Freunde, so nach dem Motto. Ja. Weil ist eine nette Idee, aber trotzdem, will ich es eigentlich nicht mit Facebook verknüpft haben, aber ist jetzt halt so. Ja, ich meine, du kannst ja auch alles ausstellen, dass es alles postet, was du hörst und so weiter. Ist ja standardmäßig, glaube ich, aktiviert. Ja. Ich poste auf Facebook, was ich gerade höre. Keine Ahnung. Sei natürlich alles ausgestellt, also das muss jetzt irgendwie nicht sein. Trotzdem ist es halt verknüpft, das ist so immer meine Sorge. Aber grundsätzlich, also es gibt ja, da weiß man natürlich dann nicht, wie viel Daten verkauft werden und so weiter, wie viel Geld die dadurch noch machen. Ja. Eben über Werbung kriegen die Geld. Aber das, finde ich, ist ein Geschäftsmodell, was eigentlich realistisch klingt, oder? Also ich meine, zum Beispiel Zeitungen funktionieren ja auch so, die haben alle ihre Artikel online und da ist dann Werbung nebendran. Und dadurch wird es irgendwie finanziert, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gut finanziert wird wie sonst. Sowas könnte doch auch für Filme funktionieren, oder? Aber inwiefern? Du hast selbst vorhin gesagt, von wegen, die können bei so Movie2K, Kino und so weiter, Kinox, kannst du keine Werbung vorne dran packen. Ja, aber es könnte ja ein legales Ding geben, wo du Filme gratis streamen kannst. Wo du dir aber zum Beispiel malspaß.de, kannst dir Fernsehsachen gratis angucken, hast aber vorher eine Minute Zwangswerbung, die du auch umgehen kannst. Gehst auf Firefox, machst einen Adblock an und fertig ist. Ja, aber das machen ja nicht viele. Doch, ich denke schon. Und vor allem habe ich da eine Frage. Nein, natürlich nicht, das machen nicht viele. Guck dir mal an, wie viele Leute einen Adblock haben, das hat keiner. Echt? Kein Mensch hat einen Adblocker, sonst würden sie sich kümmern. Ja, siehst du? Ja, Leute. Wir sind 100% haben Adblocker. Ja, das ist statistisch erwiesen. 3 von 3 Leuten haben Adblocker. Guck mal, alle Seiten, YouTube und so weiter, funktionieren alle über Werbung. Ich sehe nie Werbung auf YouTube. Da ist und Werbung? Trotzdem verdienen die, und bei Google und so weiter, die verdienen total viel Geld mit Werbung, logischerweise. Wie schlimm muss das sein? Und so könnte das auf doch Facebook, überall funktionieren. An der Seite? Nee, du hast recht. Okay, ist eine gute Sache. Da habe ich aber noch eine Frage. So, wenn du Adblock anhast, so wie wir, wie funktioniert die Werbung eigentlich? Eigentlich ist sie doch nur so, die Seite kriegt nur Geld, wenn du drauf drückst. Oder? Es gibt unterschiedliche. Es gibt welche, wo du drauf drücken musst, was auch Leute machen, oder man klickt halt aus Versehen drauf, weil man irgendwie drüber kommt. Traum. Da gibt dumme Pop-ups, ey. Es gibt aber auch welche, die einfach halt da sind und davon wird ausgegangen, dass du halt es siehst einfach und das gibt auch schon Geld. Meinst du, solche Werbung funktioniert besser als Fernsehwerbung oder ähnliches? Weiß ich nicht. Ich werde davon nicht angesprochen, aber ich glaube nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also es scheint ja ein öffentliches, aber grundsätzlich ein Riesengeschäftsmodell zu sein. Ja, richtig. Also ich meine, Facebook und Google und so weiter sind da halt. Und das Prinzip Werbung funktioniert ja einfach. Ich meine, jeder Privatsender funktioniert nur über Werbung. Ihr kriegt so viel Geld durch Werbung rein. Wieso funktioniert das nicht im Internet? Dass du da Filme gucken kannst. Weil ob du jetzt auf ProSieben guckst und da Werbung guckst oder ob du die, von mir aus sollen die auch gratis streamen lassen und dazwischen dann halt immer 10 Minuten Werbeblöcke packen oder so. Also wie es halt jetzt bei ProSieben oder RTL oder sonst was wäre. Aber wieso gibt es sowas nicht? Weil ich glaube, das wäre eigentlich ein Geschäftsmodell, was funktionieren würde. Und zum Beispiel Spotify, das benutzen ja einigermaßen viele Leute auch, wenn ich, also zum Beispiel bei mir in der Uni. Und ich würde mal vermuten, dass die auch alle wissen, wie sie Musik gratis kriegen würden, ohne dass da ab und zu mal irgendwie eine Bose Werbung dazwischen läuft. Und trotzdem benutzen die es, weil man hat ja dann trotzdem irgendwie, hat man ja doch noch eine moralische Vorstellung, dass du denkst, ich würde es ja auch anders machen, aber ich habe jetzt halt kein Geld oder krieg's halt irgendwie nicht. Und dann benutzt man halt das, wo man halt ein bisschen Werbung sieht, das nimmt ja auch keiner richtig wahr. Oder von mir aus, dass die Daten verkauft werden, das nimmt ja sowieso überhaupt keiner wahr. Wobei ich eher Werbung als das zweite eingehen würde. Nee, ich sehe das jetzt gar nicht aus Benutzersicht, sondern eher aus Firmensicht, weil ich finde, das ist ein Geschäftsmodell für eine Firma, dass sie das machen könnte, oder? Dass es das nicht gibt, wundert mich. Was ich mir auch verstehe, ist, ich sprich gerne nochmal auf Netflix an, $8 zahlst du da im Monat, du kannst beliebig viel machen, beliebig viel gucken. Mhm. Ja? Das ist das Besondere, über den. Wieso machen Filme da überhaupt mit? Die kriegen doch so wenig dafür. Ja, das ist eine gute Frage. Wird das über die Masse einfach finanziert? Ich weiß nicht, ist da Werbung bei Netflix? Weiß ich nicht, wie gesagt, ich kann es hier nicht nutzen. Wir können es in Deutschland nicht nutzen. Das ist in Kanada und USA. Mhm. Und ich glaube Südamerika irgendwo noch. Ja. Aber in Deutschland halt nicht. Glaubt ihr, dass sowas in Deutschland in mittlerer Frist irgendwann auch hierher kommen würde? Ja. Ich glaube, gegen sowas kannst du mich nicht sperren, auch wenn die da ACTA und was durchsetzen. Ich denke schon, oder? Ja, ich also, denke, dauert noch eine Generation auch von mir aus, aber spätestens, ich meine, die ganzen Piratenpartei, die ich glaube schon, ist der Erfolg, ob der jetzt Protest und was weiß ich ist, aber ich glaube, ein großer Teil ist auch eben diese Internetsache, dass die Leute halt sagen, hey, ich lade mir Musik illegal runter und wieso soll das illegal sein? Also. Und damit kommen wir halt zum größten Thema am heutigen Tag. Oder auch nicht. Bitte? Ich habe meinen Satz fertig gemacht. Sorry. Jetzt wäre die Aussage falsch. Damit kommen wir halt zum großen Thema. Und zwar das Urheberrecht. Viele Leute sagen, es kann so nicht weitergehen, von wegen alle TM laden sich das kostenlos runter und gucken sich das kostenlos an. Die Künstler kriegen auch nichts davon mit. Das kann ja so nicht sein. Und dann sagt die Piratenpartei, doch, das geht schon. Ja. Was machen wir? Ja, was sagt die Piratenpartei, was die macht? Also, die Piratenpartei sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man die ganzen, ja, Anführungszeichen Raubkopien, Schwarzkopien, wie auch immer, nicht verhindern kann. Und deswegen es einfach komplett legal machen sollte, alles unter Creative Commons Lizenzen stellen sollte. Mhm. Richtig? Und Künstler halt möglichst nur durch Konzerte sich finanzieren. Nee, das sagt sie auf gar keinen Fall. Nein, so sagen sie es nicht. Nicht? Nein. Nee, die sagt sogar, also ich habe mir diesen Dings da mal angefangen durchzulesen, dieses Urheberrechtspapier, was sie im Dezember oder so veröffentlicht haben. Die offizielle Stellung der Piratenpartei dazu. Weil da eben auch Marina Meistmann in Lanz letzten Dienstag, worüber ich gleich vielleicht auch noch was erzähle, aber jedenfalls, das habe ich mir mal durchgelesen. Und das, also die sagen da direkt am Anfang schon klar, ja, hey, GEMA und so weiter wollen wir auf gar keinen Fall abschaffen, weil das ist ja schwach, also es funktioniert ja nicht und es wäre auch völlig unrealistisch, das zu fordern, weil das würde eh nicht durchgesetzt werden, deswegen haben die ein Programm, wo sie selbst, wo es zumindest drinsteht, dass es eher realistisch ist, durchzusetzen und es funktioniert halt, also sind halt eher so die Punkte, Künstler ist tot, es ist dann nicht 70 Jahre noch geschützt, sondern nur noch 5 Jahre von mir aus. Das ist ein guter Punkt, ganz kurz einhaken? Ja. Gerade dieser Punkt von den 70 Jahren. Das heißt quasi, dass das Musikstück nach dem Tod länger geschützt als zu Lebzeiten. Ja. Das kann ja irgendwie nicht sein. Warum nicht? Weil das bescheuert ist. Was hat denn der Künstler davon, wenn er in der Grube liegt und sagt, oh, Hauptsache mein Lied ist noch geschützt? Seine Nachkommen haben was davon. Wie ist es in Lebzeiten? Nur 15 Jahre oder was? Wie ist es denn bei Lebzeiten? Nee, zu Lebzeiten halt, halt immer, oder? Ja, eben. Aber sagen wir mal, du machst mit 30 ein Lied. Ja. Du wirst ja meist nicht 100 Jahre alt. Sei denn, du heißt Juppie Hestes. Ja, aber es ist halt, keine Ahnung von mir, ausgelegt, dass es insgesamt 100 Jahre gestützt wird zum Beispiel. Dann wäre es ja irgendwie logisch. Ja, okay. Also aber, ist grundsätzlich. Aber 70 Jahre sind verdammt lang. Ja, ich bin da auch nicht dafür, dass 70 Jahre sein sollen. Okay, gut, dann sind wir doch im gleichen Boot. Sehr gut, dann weiter geht's. Nur es kann nicht sein, ist halt kein Argument. Das wollte ich damit. Nein, das heißt halt nur quasi so, ich finde es halt einfach doof, dass es so lange ist, weil im Grunde ist ja kein Problem, wenn es weniger lang ist. Naja, aber zum Beispiel Mickey Mouse oder so läuft bald aus. Oder läuft und dann wird es wieder verlängert. Ja, das ist der Mickey Mouse-Zyklus. Genau, das ist der Mickey Mouse-Zyklus, ja. Der wird immer weiter verlängert. Ja. Und da kann sie halt auch nicht sagen, hey, Mickey Mouse ist halt immer noch eine Sache, die Geld bringt und die verwendet wird und so weiter. Wollen wir die jetzt für freistellen, dass jeder das machen kann und jeder einen Mickey-Maus-Film rausbringen kann? Das ist halt die Frage. Ja, okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Durchaus könnte man das so machen. Weil die Leute, die das gerade ausschlachten, haben nichts zu dieser Idee beigetragen. Mann. Ja, durchaus. Ja, du warst aber noch nicht fertig. Du warst bei Lanz. Ja, ich war erstmal bei dem Programm von den Piraten, der Stellungnahme dazu. Ich habe dir nicht zugehört. Gut. Und ja, die wollen eben die GEMA und so weiter halt auch weiterhin haben. Sie wollen nur, dass der Künstler gestärkt ist und das Urheberrecht gestärkt wird, aber die Verwerter eher geschwächt werden und eben die GEMA auch eher geschwächt wird. Das halt so Sachen wie, du musst ja zum Beispiel, müssen wir als Podcast, wir haben als Intro-Musik eine Creative Commons-Dings, wir müssten die eigentlich auch bei der GEMA anmelden. Auch wenn es mit der GEMA nichts zu tun hat. Aber das ist halt irgendwie diese Umkehrung der der Urheberrechtsfrage, weil die GEMA eben als staatlich oder was weiß ich angesehen wird, was sie aber nicht ist. Dann, was die Piraten eher fordern, ist so ein legales Flatrate-System, wie es eben auch schon gibt. Sie wollen es nicht als Kultur-Flatrate, das haben die, glaube ich, auch abgelehnt, dass eben jeder Bürger so und so viel Geld zahlt und deswegen alles gratis nutzen könnte, sondern sie wollen eben, dass da auch, dass Kultur auch weiterhin dem Wettbewerb unterliegt, dem Markt normal, und dass es dann eben von mir aus eine Napster-Flatrate gibt. Nur das wollen sie eben gestärkt wissen. Sie wissen aber auch selbst, dass die Politik da nicht mitzureden hat. Das muss der Markt halt selbst irgendwie entscheiden. Und ich glaube, der Markt wird das auch entscheiden. Sie wollen es halt nur politisch, glaube ich, irgendwie mehr angleichen. Und was sie noch da drin stehen haben, ist, dass so Bildungssachen und Forschungssachen freigestellt werden und Creative Commons und da eben das Fortschritt nicht durch Patente und so weiter aufgehalten wird. Ja. Patente müssen weg. Das war doch mal ein ganz großer Punkt, oder? Gut, Patente müssen nicht zwingend weg, das Patentrecht muss noch geändert werden. Ja. Wenn ich jetzt schon wieder höre, Samsung versucht, das neue iPad in Australien zu verbieten. Warum? Motorola hat es geschafft, dass die Xbox und Windows 7 in Deutschland nicht mehr vertrieben werden darf. In Australien? Ich dachte, Deutschland ist so der Auge des Sturms. Nee, der Urheberrechtsdebatte. Deutschland hat ja auch in Australien, also Apple hat es geschafft, in Deutschland und in Australien das Galaxy Tab zu verbieten. Mhm. 10.1. Und gut, jetzt hat es Motorola geschafft, vom Marburger Landgericht durchzuprügeln, dass die Xbox 360 und Windows 7 in Deutschland nicht mehr verkauft werden dürfen. Ja. Wenn sie einen gewissen Betrag zahlen. Als quasi als Pfand hinterlegen, dass wenn sie doch Unrecht haben, müssen sie noch mehr zahlen. Aber das ist erstmal so ein Vorneweg. Das Gute daran ist, was daran schützt, ist, Motorola hat nicht sonderlich viel Geld. Motorola gehört mittlerweile zu Google, aber nicht komplett. Und deswegen ist Motorola nicht in der Position, solche Forderungen zu stellen. Was? Punkt. Wieso? Rechte darf doch jeder durchsetzen. Du musst dafür aber leider Geld haben. Das ist das Problem. Ja. Ach so, und das findest du gut. Nee, ich find's einfach nur dumm, dass Motorola, eine Firma, die wirklich gar nichts mehr zu sagen hat, plötzlich einfach mal Microsoft und Apple und alles verbieten kann in Deutschland. Ja, ich verstehe nicht, warum. Also das ist so eine Sache, die müssen halt jetzt diese rechte Frage mal klären. Das ist halt ja, wegen so dummen Patenten. Wegen einem WLAN-Patent. Ja, bitte was? Halt, die haben das Recht auf WLAN? Ja, aber warum kannst du mir erklären, warum das alles in Deutschland stattfindet? Warum, also in den USA und so weiter, da ist ja diese ganze, es darf nicht verkauft werden und so weiter, Problematik, die gibt es ja nicht, weil das alles in Deutschland ausgetragen wird. Und da eben quasi die. Ja, okay, aber also ich habe mal gehört, das wäre so eine Signalwirkung dann auf die ganze Welt quasi, dass das eben. In Deutschland wird halt jetzt gerade so die nächsten ein, zwei Jahre noch ausbaldobert, wie das Recht, wie es halt läuft. Aha. Aber warum findet das in Deutschland statt? In Amerika weiß ich zumindest bei Microsoft, das ist so, Microsoft hat sich mit den anderen Firmen so geeinigt, wir dürfen eure Patente nutzen, ihr dürft unsere Patente nutzen, fertig ist. Okay. So. Wie das in Deutschland ist halt eine andere Sache, weil bei Apple ist zum Beispiel so, in Amerika agiert die Apple Incorporated und in Deutschland ist es die Apple GmbH. Das ist eine Tochterfirma, die gehört zum gleichen großen Unternehmen, ist aber eine andere Firma und deswegen haben die auch andere Patente und dürfen auch anders verklagt werden. Das heißt, diese ganze... Vor allen Dingen ist alles, was in Deutschland, die ganzen Patente müssen ja vor dem Patentrecht in München angemeldet werden. Und da haben wir ja schon mal wieder ein Problem, weil es halt eine andere Gesetzeslage einfach ist. Okay, also das heißt, diese... Als ACTA die große Diskussion war, hieß es ja immer so, ja, in Deutschland ist es schon alles durchgesetzt. Das heißt, ACTA würde für Deutschland überhaupt gar keinen Unterschied bringen. Doch. Grundsätzlich erstmal. Und das müsste ja auch international. Das heißt, wenn es international durchgesetzt wird, wäre es genauso scheiße für alle. Das heißt, super. Deutschland ist gleiche offensichtlich, ja, ist offensichtlich, läuft schon irgendwas schief in Deutschland. Kein Zustand, der in Ordnung ist. Ja, klar. Und der sich auch halten wird. Ich meine, es wird irgendeine Änderung geben, weil so wird es nicht weiterlaufen können. dass immer mal wieder ein paar Tage das iPhone nicht verkauft werden kann und dann klagt der Nächste gegen den Nächsten. Das kostet die Firmen auch einfach so viel, das macht gar keinen Sinn. Das ist der Wahnsinn, vor allen Dingen im Hintergrund arbeiten eh alle zusammen. Apple und Samsung arbeiten zusammen. Die ganzen MacBooks werden unter anderem auch mit Samsung-Festplatten geliefert und dafür bestellt Apple Sachen, die für Samsung produziert werden und letztendlich läuft eh alles über Foxconn. Deswegen ist das vollkommen irrelevant. Ja, aber das ist ja die Produktion. Ja, das ist ja egal. Ja nicht um die Rechte, die wollen ja trotzdem Geld verdienen. Also, ja, aber sie arbeiten ja trotzdem zusammen, um irgendwie sag ich mal, am gleichen Strang zu ziehen. Also bei der Produktion vielleicht, aber nicht bei der Verwertung. Haben wir ja nicht gesagt, aber ich finde es trotzdem ein bisschen Augenwischerei, dass die Leute alle sagen, ja, wir sind alle voll gegeneinander und im Hintergrund arbeiten ja doch im Grunde auch zusammen. Weil ich ja prinzipiell eine gute Sache finde. Prinzipiell finde ich sowas sehr gut, wenn solche großen Firmen zusammenarbeiten. Nee, das ist ja furchtbar. Das wäre ja so eine Monopolstellungsmäßig Oligopol quasi, die sich dann alle treffen und das wäre ja schlecht. Ich habe nicht gesagt, dass sie alle nur ein Produkt herstellen sollen. Die sollen schon Konkurrent sein, die sollen alle unterschiedliche Sachen machen. Aber gerade so Sachen wie, ich stelle eine Sache her und die kann ich ganz gut und deswegen lasse ich euch daran teilhaben. Ja, und dann kann er den Preis und unendliche treiben für dieses eine Produkt, weil die anderen machen es ja nicht mehr. Die können es aber auch machen. Das ist ja nicht so, die anderen werden ja nicht dazu gezwungen. Ja. Ja, ich gerade was Displayherstellung angeht, läuft bisher jeder auf seinen eigenen Schienen und es funktioniert auch. Ja, ja, ich sag ja auch, jeder soll auf seinen eigenen Schienen laufen. Also, dass die sich alle so verklüngeln, ist eigentlich eher eine doofe Sache, finde ich. Also so mäßig. Ich weiß es aber auch nicht, wie weit die das treiben, deswegen keine Ahnung. Okay. Soll ich was sagen? Ja, bitte. Ich habe nichts zu sagen eigentlich. Ach so, du hast doch eben so getan. Ihr habt mich so angeschaut. Ach so, der wurde so. Ich kann nur generell sagen, dass Softwarepatente etwas seltsam sind. Also ja. In Patente, insbesondere Softwarepatente. Ja. Weil es da irgendwie auch ständig welche Leute gibt, die früher bei IBM gearbeitet haben oder so, und dann irgendwie ein Patent halten auf eine Technologie zur Nutzung von irgendwas Schrift am Computer irgendwie und dann alle sämtlichen großen Firmen verklagen. Klar. Apple, Microsoft, nur weil sie irgendwie so ein komisches Patent halten. Also gerade im Softwarebereich ist es, glaube ich, besonders. Ich wäre gerne der Typ, der Patente erfunden hat. Ich habe das Patent darauf, Patente zu setzen. So, ich gebe mir alle Geld. Mach. Es funktioniert bestimmt. Tja. Ja, gut, dann machen wir weiter. Urheberrecht war man ja im Grunde noch lange nicht fertig. Richtig. Du hast jetzt gesagt, was da die Piraten dazu gesagt haben. Gut, da könnte jeder noch eine eigene Meinung zu sagen, von wegen, ja, ich habe ja neulich einen Artikel gelesen, den hast du mir geschickt, wo es halt auch darum ging, dass es auch aus Autorensicht nicht zwingend wünschenswert ist, wenn die Verwerter geschwächt werden. Der von Volker Ströbling? Weiß ich nicht, irgendwie der, ja. Weil der hat ja auch geschrieben, ich bin Autor und ich möchte nicht für Marketing und Management verantwortlich sein, das sollen andere für mich machen. Und dafür ist er auch bereit, dann irgendwie einen Teil davon abzugeben. Ja. Das heißt, was manche Piraten fordern, dieses gar keine Verleger mehr, und das sagt jetzt nicht die Führungsspitze und das sagt auch, steht auch nicht im Parteiprogramm, aber es gibt einige Piraten, die das behaupten. Ja. Die sagen, Verlege, verwerte komplett alles weg damit. Ja. GEMA. Ja. Das ist halt auch nicht das Richtige. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ja, abgesehen davon. Ich meine, wie du sagst, natürlich will ich mich nicht um Marketing und sonst was kümmern. Und, also. Ja. Ja, ja. Aber zum Beispiel GEMA gibt es ja schon Hass drauf und das ist ja letztlich braucht man halt auch irgendwas wie die GEMA. Dass die nicht optimal ist, wie sie gerade ist. Ja, schon, das ist klar. Es ist ja schon wichtig, dass Künstler auch von ihrer Arbeit leben können, aber ja. Vielleicht soll die GEMA sich immer, jetzt einfach mal mit YouTube einigen. Genau, das ist auch die Sache. Ja, es kann doch nicht sein. Das ist doch in allen anderen Ländern funktioniert es doch irgendwie, oder in den meisten anderen Ländern. Mhm. Und hierzulande stellt die GEMA irgendwie, so wie ich es verstanden habe, irgendwie völlig utopische Forderungen an YouTube. Die haben so viel Cent für jedes Video, das geguckt werden soll. Pro Klick, weißt du, guck dir das mal an, ey. Ja. Das wird halt nichts. Manche haben da 75 Millionen Klicks. Ja, da muss YouTube aber ordentlich zahlen. Dann aber gute Nacht, Johanna. Ja, das ist so das Problem. Es ist ja nicht so, dass die... Ja, also, ja, so und so viel Cent. Also 9 Cent oder sowas, glaube ich, ist sogar... Will YouTube, wäre bereit zu zahlen, aber die GEMA will 30 Cent oder so. 30, sag mal! Ich weiß nicht genau, das ist auch alte Informationen, die ich irgendwie in meinem Kopf habe. Aber naja, bei 75 Millionen, wie viel zahlen die dann? So viel ist das auch nicht. Ja, bei 30 Cent ungefähr 25 Millionen. Naja, aber so 1 Million für einen Song ist jetzt nicht so viel. Also wenn er so erfolgreich ist, ist es, dass ihn 75 Millionen Menschen gucken möchten und hören wollten. Ja. Dann, also ich meine, man geht ja schon davon aus, dass der große Popstar, der den super mega Sommerhit gemacht hat, den jeder im Ohr hat, der ständig im Radio lief und no, der sir. Fünf, nee, bitte der nicht. Sommerhit ist im Sommer normalerweise. Ist egal. Das wird doch nicht Sommerhit. Und Jahr. Der Stunden, ja, wochenlang auf den Platz 1 der Charts war, da geht man ja schon davon aus, dass der ganz viel Geld verdient hat. Mhm. Und das sind 1 Million dann auch nicht so viel. Ja, aber warum sollte er denn noch mehr Geld in den Rachen gestopft bekommen, wenn er noch eh schon so erfolgreich ist? Ja, er verdient ja immer weniger. Früher hat er viel verdient, jetzt wird es ja weniger. Also ist es ja schon so. Echt? Leute haben früher durch Künstler mehr verdient als heute? Ich denke schon. Das würde ich gerne empirisch belegen. Ja, würde ich auch gerne mal. Ich verstehe sowieso nicht, warum es in dieser Diskussion nie empirische, oder empirisch ist ja das falsche Wort, aber es da nie Wort. Statistische Werte gibt. Das ist empirisch. Empirisch ist doch eine Befragung. Und du fragst ja niemanden. Nee, empirisch ist nicht Befragung. Zahlen. Empirisch und bezahlen, einfach belegt. Ja, ja. Wenn ich das studiere. Ich auch. Ach so, empirische Sozialforschung, und da ist dann die Frage drin. Das Soziale ist nicht. Oh. Empirisch ist einfach, ich mach's ja ganz Zahlen oft raus. Und dann gucke ich halt, was passiert. Ja, das ist, du machst es ja auch nicht ganz oft. Du machst ja, ja nur empirisch. Halt letztlich musst du ja nur die veröffentlichten Downloads veröffentlichen, mal wie viel iTunes und wie viel die ganzen Download-Dinger bringen, wie viel früher. Also letztlich müsstest du nur den Kontostand von irgendeinem Künstler und all den von vor 10 Jahren. Ja, oder nicht den Kontostand, sondern einfach wie viel er verdient. Letztlich müsstest du nur den Kontostand. Ja, eine Zahl, zwei Zahlen. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja, die Einnahmen. Von mir aus die Einnahmen von jemandem, der einen Sommerhit in 2011 hatte. Keine Ahnung, wer das war. Hier, meist Platz 1 war doch Jennifer Lopez on the floor. Ja. Wie viel hat sie damit verdient und wie viel hat Shakira mit Whenever, Wherever vor 10 Jahren oder was verdient? Und wie viel hat, keine Ahnung, was vor 20 Jahren verdient mit irgendeinem Song, der da super war? Wie ist denn diese Kroaten, die man Sommerhit hatten vor 10 Jahren oder so? Dragostea, die ja, genau. Ozone. Ja, Ozone, genau. Ja. Ich finde aber den Ketchup-Song noch deutlich catchier. Oh, der hat wirklich gerissen. Also. Das sind die wahren Sommerhitze. Also. Vor allem glaube ich, dass hätte das so Piraterie in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, Piraterie ist irgendwie doof. Jetzt mittlerweile, wo es die Piratenpartei gibt, klingt das immer so scheiße. Ja, aber gerade deswegen heißt es ja so. Ja, okay, dass die Piraterie nicht den Künstlern nicht so viel schaden würde. Nehmen wir das wirklich nochmal als Beispiel. Wir bereiten uns auf den Podcast vor, dadurch gucke ich auch irgendwie vielleicht in der Woche ein oder zwei Filme illegal. So. Mhm. Dann redest du drüber und dann hören es ganz viele und sagen, nicht mal das. Ich kaufe mir den. Ja doch, aber so ist es doch letztlich. Auch, du würdest auch deinen Freunden erzählen, dann würde wahrscheinlich 1, 2, 3, 5 Leute würden sagen, hey, ich kaufe mir den. Und dadurch hätte die Firma wahrscheinlich mehr verdient, als wenn es niemand geguckt hätte. Ja. Nicht nur, aber nicht nur das, sondern wenn es einfach sagen würde, nö, es gibt's nicht mehr, dann gucke ich ihn einfach nicht. Ich würde ihn dann aber trotzdem nicht kaufen. Ja, das ist dann so würde ich ihn einfach nicht gucken, fertig. Und dadurch haben die Künstler aber auch nichts davon. Ja, das stimmt. Die Schauspieler, wenn ihr jetzt aber sagt, American Beauty gibt's da nicht, ja, dann gucke ich ihn halt nicht, fertig. Bei Filmen würde ich auch tatsächlich dieser These widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Filme weniger, also das Kino ausstirbt oder dass die Filme weniger, also die Filmfirmen weniger Geld verdienen als vorher. Das kannst du auch nachlesen. Da sind die Zahlen auch veröffentlicht. Genau, das da wollte ich dich unterstützen. Ja, gut. Aber bei Musik bin ich mir nicht sicher, weil da glaube ich schon, dass wer kauft sich denn noch ernsthaft oder wer, mittlerweile glaube ich, ist es sogar schon ein bisschen besser, weil es relativ komfortabel geworden ist, sich Musik legal zu besorgen. In der Zeit, keine Ahnung, 2006 oder so, wo es einfach noch kein gutes Angebot gab, wo du wirklich Musik legal downloaden konntest. Wo Leute mit LimeWire hergegangen sind. Bearshare. Super. das war einfach mega komfortabel und da gab es einfach keine andere Möglichkeit und da, allein, dass die verschlafen haben, gibt es einfach diese Möglichkeit, dass du gratis an Musik kommst und so weiter und ich glaube nicht, dass da besonders viele Leute noch CDs gekauft haben und da glaube ich schon, dass die megamäßig eingebrochen sind. Das kann gut die Kurve, sein, die ich gerade in Luft gemalt habe, war übrigens nicht mal eine gute Kurve. Aber die sieht man ja nicht auf der Audiospur. Ich kann sie aber in die Audiospur machen, das müsste so... Nee, schade. Probier doch nochmal. Hattest du echt gedacht, das läuft jetzt wie so ein S, weil ich meine, hallo, du redest nur lauter und leiser. Ja, das zeigt das falsch an. Abgesehen davon sehen die Leute ja auch nicht die Audiospur. Ja, da müssen sie. Könnten sie aber. Die können sie in Audacity wieder reinspielen, ja, da können sie sehen. Ja, die können auch, wenn du bei bei irgendeinem Musikdienst deiner Wahl hast, hast du ja normalerweise auch die Möglichkeit, so, dass die Balken so auf und ab gehen. Ach ja, richtig. Und da könnte man ja irgendwie so eine Kurve machen. Wie sähe eine so aus, dass der Balken, da müsste ein bisschen Bass, viel Bass drin sein, wenig Höhen und das dann so, egal. Wie das irgendwann mal aus und dann nächste Folge baust du es ein. Mich total, ja. Genau, du kannst, hast ja Zeit. Genau, und dann kannst du nächste Folge darauf hinweisen an deine Hörer, dass sie mein Outer City öffnen sollen und dann mal gucken, jetzt kommt's ja. Ne? Ja, mach ich. Ja, das heißt, wir haben jetzt gerade das Urheberrecht nochmal auseinandergenommen von den Piraten, um das mal wieder zum Ernst des Themas zu kommen. Nee, was sich dann noch bei Lanz... Ja, nicht richtig, da wollte ich noch hinkommen. So. Lanz. Doch, zum Lanz. Ja, dann bitte. Marina, heißt die? Marina Weißband. Weißband. Weißband. Wieso denke ich immer Merina? Wie heißt sie denn? Weißband. Ich dachte, die heißt nur Weiß. Nein. Weißband. Also Marina ja, aber... Weißband. So, warte mal kurz. Ist egal, die ist jetzt weg. So. Wo ist sie weg? Hier, die ist doch... hatte von ihrem Posten zurückgetreten. Die heißt weg. Marina Weißband. Weißband. Ist in ja, Kiew gut, okay. Geboren. Ja, und die ist jetzt gerade noch in der Ukraine. Kann ja, ich sagen. Folge ihr bei Twitter und weiß alles über sie. Sie war, tatsächlich, die ist letzte Woche weggegangen. Ja. Und Moment mal ganz kurz, dann würde ich nochmal klären, ist sie generell raus aus der Piratenpartei oder nee, raus sind aus der Piratenpartei, aber sie in die Basis jetzt gegangen. Achso, weil die Führungsspitze wurde generell ausgetauscht, Lauer ist ja auch nicht mehr da. Der Lauer war nie in der Führungsspitze von der Piratenpartei. Lauer war Vorsitzender. Nein, Lauer war überhaupt nichts. Lauer war nie irgendwas. Nee, nicht Lauer, wer ist der denn? Sebastian? Merz. Merz, wie denke ich an Lauer? Weil Lauer in jeder Talkshow ist und alle denken so, boah, das ist das Gesicht der Piraten, der ist aber ein Hinterwänkler im Parlament von Berlin. Achso, ja. Entschuldigung. Ach, okay, dann lass. Wahnsinnig wichtig. Dann lass sagen. Okay, nee, dann ich meine, halt mein, den Merz. Aber wie heißt er jetzt? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was er so erzählt. Das kann ich mir nie merken. Kann ich dir ganz sagen? Er muss erstmal ein paar schlaue Sachen sagen, dann irgendwann überlege ich mir, ob ich mir den Namen merken möchte. Er heißt Bernd Schlömer. Okay, das tut jetzt so, als hätte Sebastian Nerz irgendwann mal was Schlaues gesagt. Er heißt Bernd Schlömer. Schlömer. Und Nerz ist jetzt stellvertretender Vorsitzender. Boah. Was ich sagen wollte, was gesagt werden muss. Lanz. Ich hasse dich. Also der Erstschlag bei Lanz war so, dass Merina Weißband hat eben, wurde eben eingeladen, um über ihr Urheberrecht was zu sagen. Und deswegen wurde sie als erstes befragt von Lanz mit irgendwie, wurde ihr ein Zitat von sich selber vorgelesen, das sie wohl in einem Spiegel gesagt hat, wo sie wohl gesagt hat, irgendwie ein Stuhl, wenn ich einen Stuhl klaue, ist das was anderes, als wenn ich Musik klaue, weil die Musik, es kann ja keinen Besitz an Kreativität oder sowas geben. Besitz an geistiges Eigentum existiert nicht, weil wenn ich das Musikstück klaue, dann ist es ja nur kopiert, weil ich hab's und der das vorher hatte, hat es ja auch immer noch. Der Urheber hat es auch immer noch und so weiter. Das heißt, es ist nicht vergleichbar. Und da hat sie gesagt, nee, aber eigentlich, ich habe niemals gesagt, dass geistiges Eigentum nicht existieren kann. Klar, das geistiges Eigentum. Dann haben die aber immer weiter über dieses Thema geredet. Und da haben die ganze Zeit halt alle in dieser Runde einfach, man muss sich diese Folge einfach mal angucken von Lanz. Wie die dann alle auf sie eingeredet haben. Doch, es gibt geistiges Eigentum. Stellen Sie sich den Stuhl vor, Sie können euch echt einfach den Stuhl klauen. Sie können euch den Stuhl klauen. Doch, kann ich. Nimm den Stuhl, geht raus. Dann hat sie so die ganze gelaufen. Zeit, ja, nee, das habe ich auch nicht gemeint. Das mit dem Stuhl ist halt irgendwie ein schlechtes Beispiel. Das ist ein bisschen bescheuert, also, ja. Ja, und dann hat aber noch irgendwie so ein anderer Typ, der da saß, hat dann eben die These, ja, stellen Sie sich vor, da steht ein Stuhl und Sie klauen den und Sie wissen, dass immer wenn Sie den Stuhl wegnehmen, kommt automatisch ein neuer dahin, ohne dass jemand irgendwas dafür zahlen müsste. Dann wäre es trotzdem illegal, den Stuhl zu klauen, bla bla bla bla bla. Da, ich meine, allein schon, wenn man so ein Beispiel hernehmen muss, das gehört schon untauglich. Ja. Wenn man den Stuhl klaut, es kommt immer ein neuer Stuhl dazu. Nee, aber was letztlich die Meinung von ihr war und was sie auch so halb, ich glaube, sie hat es nie so richtig auf den Punkt gebracht, war eben einfach, dass es ist halt einfach so, du wirst es jetzt gerade nicht stoppen können und die Musik wird halt gratis konsumiert, deswegen macht es keinen Sinn, sich jetzt zu überlegen, wir müssen es wieder zurückdrehen, sondern jetzt muss ich halt überlegen, wie können wir damit umgehen? Wie können wir eventuell auch aus Profit schlagen? Ja, wie können wir irgendwie das Urheberrecht so anpassen, dass die Künstler trotzdem damit Geld verdienen können. Weil das kommt ja immer das Argument von allen anderen, dann können die, du willst also, dass die Künstler nicht davon leben können. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben ein Buch geschrieben, das war dann auch ein Beispiel bei Lanz, Sie haben ein Buch geschrieben, Sie wollen doch davon jetzt auch Geld sehen, weil das ist so viel Arbeit und so weiter. Und dann hat sie doch gesagt, ja, ich will ja auch, dass der Autor Geld kriegt. So. Aber eben, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es eben mit E-Books auch die Möglichkeit gibt und genutzt wird, dass Bücher einfach wegkopiert werden oder geklaut werden, in dem Terminus zu bleiben. Eingescannt. Ja, oder halt generell als E-Book vertrieben werden und dann einfach weiter geshared werden. Ja. File-Sharing illegal. Und das gibt's halt einfach und es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu reden, dass das böse ist und verwerflich und was weiß ich, sondern es müsste einfach jetzt mal einen Weg gefunden werden, wie eben der Autor dann trotzdem damit Geld verdienen kann. Sowohl die Politik als auch die Wirtschaft muss sich in dem Bereich ändern. Die Wirtschaft muss irgendwelche Wege finden, den Künstler insoweit zu unterstützen, dass er davon leben kann. Und sie müssen Wege finden, das aber auch für den Konsumenten dann so dazu so Möglichkeiten zu geben, dass auch der Konsument damit zufrieden ist. Ja. Und die Politik muss sich ändern, dass sie das Urheberrecht nicht weiter zementieren, sondern verändern. Also zum Positiven. Und sie müssen halt die Wirtschaft da irgendwie hinlocken, weil wenn die Wirtschaft das alleine macht, das ist ja das Problem an der Wirtschaft, also sie muss irgendwie reguliert werden, weil sonst würde natürlich die Plattenfirma, warum sollte die dem Künstler mehr Geld geben, sondern würde sich das Geld halt selbst einstecken, so, genau. Wenn es die Möglichkeit gefunden hätte, Geld zu kriegen. So. Ja, das ist richtig. Forster, deine Meinung? Ich stimme einfach mal zu. Und ich verstehe auch nicht, der Markt... Ja, sag was. Nee, ich habe nichts zu sagen. Ja. Warum sitzt du dann hier und kriegst Geld von euch? Ich krieg Geld von euch. Gut zu wissen. Du würdest doch auch nicht das Wasser einfach mitnehmen. Das ist Diebstahl. Wenn ich was einchecke, wenn ich es austrinke, kommt Neues nach. Also. Du kannst doch nicht einfach mein Wasser klauen. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, wissen Sie, wie viel Arbeit das ist, ein Buch zu schreiben? Ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben. Und die Diskussion ist so legendär. Ich muss das nicht einfach angucken. Es sind doch nur 10 Minuten oder so am Anfang der Sendung. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, wird doch immer von der unsichtbaren Hand des Marktes, bla. Ja. Wieso verschlafen die Firmen das denn so krass, legal, bezahlbar die Sachen online zu stellen? Was zum Beispiel ja auch ist, Bücher, die nicht mehr verlegt werden, könnte man doch einfach für irgendeinen Betrag, einen kleinen Betrag, irgendwie als E-Book zur Verfügung stellen, weil das kostet ja niemanden was. Weil es eventuell da auch Einschränkungen vom Juristischen ergibt, dass es einfach, dass die bestehende Gesetzeslage so ist, dass man sowas nicht machen darf. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Inwiefern nicht machen darf? Dass du gerade gesagt hast, von wegen viel Musik und sowas legal kostenlos anzubieten. Nicht unbedingt kostenlos, aber dass sie halt einfach sagen, ja, es lohnt sich nicht zu drucken, weil da müssten wir eine größere Auflage machen und so viel wird es nicht mehr verkauft. Das Buch ist ja schon 100 Jahre alt oder was. Bibel. Zum Beispiel, die wird ja auch nicht mehr so mit. Und dass die dann halt sagen, ja, hey, wir haben aber das Buch immer noch, wir haben die Rechte dazu, es kann nicht Creative Commons irgendwie veröffentlicht sein. Deswegen veröffentlichen wir es auf unserer Internetseite und wollen dafür 5 Euro haben. Und das schlägt auch in die gleiche Kerbe wie das, was die Piratenpartei gesagt hat, von wegen Bildung, freier Zugang zu Bildung quasi. Doofes Beispiel, aber dieses Reklamhefte. Ja? Ja. Gut, die kosten jetzt nur 2 bis 3 Euro. An wen geht das Geld überhaupt? Schiller ist tot. Ich denke mal, die 2 Euro werden dafür benutzt, dass die das drucken und ausliefern, oder? Habe ich gedacht. Also wer kriegt denn sonst Geld? Und dass da eben von mir aus der Typ, der die Schriftgröße verändert hat oder so. Also ich meine, das muss ja auch, das ist ja schon eine Arbeit, auch irgendwie das Buch in Buchform zu bringen. Ja, aber warum gibt es das gleiche Buch als auch EPUB kostenlos? Als was? Ja, weil das nur das... Ja. Ja, ich denke mal, das ist nur das Geld, was für den Druck und die Auslieferung und von mir aus für den Buchhandel, für den Buchladen, das sind Verkäufe, die es in die Hand gedrückt hat, bezahlt ist. Auch der Typ, der das EPUB erstellt hat, E-Book erstellt hat, muss ja auch bezahlt werden, oder nicht? Ja, ich denke mal, das ist ein Anreiz von der Firma. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber dass die halt sagen, ja, wenn wir so und so viel diese Klassiker einfach alle kostenlos da haben, dann lädt man sich von mir aus die App runter und E-Books. Ja, von mir aus und dafür, dann kauft man sich vielleicht auch mal eins für Geld. So könnte ich es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also ich meine, jetzt wegen den 2 Euro Reklamheften, die finde ich wirklich rechtfertigt, da 2 Euro zu sein. Ja. Das ist ja auch diese Bund für politische Bildung, da ist ja auch, die kosten kein Geld, aber du zahlst halt so eine Schutzgebühr dafür, dass, dass du nicht plötzlich anfängst, dir 10.000 Mal dasselbe Buch zu kaufen, einfach weil es nichts kostet. Und warum soll ich das tun? Damit du dem der Firma schadest oder was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür das ist. Oder dass die halt das einfach drucken können und das Versandkosten. Also Bund für politische Bildung und Reklam und so weiter würde ich da jetzt mal als positives Beispiel quasi rausnehmen. Okay. Wobei auch da weiß ich nicht, wäre vielleicht auch noch schlauer, wenn die das auch noch gratis als E-Book rausbringen würden zum Beispiel. Ja, brauchst du nur noch einen gescheiten E-Book-Reader. Das können die auch bei im iTunes-Shop oder so. Muss ja jetzt nicht, müssen ja nicht selbst irgendwas machen. Kindle. Zum Beispiel. Das ist halt so eine Sache. Mhm. Wollt ihr auch noch was sagen? Nee, aber ich habe ja noch ein Thema auf der Liste stehen. Was ist es denn? Kickstarter. Ja, das also auch noch in die, im Bereich Bezahlmethoden geht. Erklär. Kickstarter. Ja. Ist eine Sache aus den USA. Als Deutscher kann man das unterstützen, aber nicht selber ein Kickstarter-Projekt aufbauen. Das ist im Grunde folgendes. Man geht vor das Internet und sagt, hallo, ich habe folgende Idee. Ich möchte gern das und das tun. Dazu brauche ich x Euro. Gebt mir Geld dafür. Dann kriegt ihr auch was dafür. Dann gehen Leute hin, geben dem Geld dafür, überweisen dem quasi was. Beziehungsweise sie sagen erstmal, ich wäre bereit dafür was zu zahlen. Und hinterlegen das in Anführungsstrichen. Und dann, wenn der Betrag dann voll ist, wenn dieser Betrag erreicht wird in dieser Zeit, die er abgesteckt ist, kriegt er das Geld tatsächlich, produziert dann damit was und die Leute bekommen dann etwas dafür zurück. Das heißt, Beispiel, Tim Schäfer und Ron Gilbert haben sich jetzt hingesetzt und haben gesagt, hallo, wir haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Double Fine und wir hätten gerne, ich glaube 200.000 Dollar waren es, für ein neues Adventure, was wir entwickeln wollen. Gut, das haben die innerhalb von 2 Wochen 2 Millionen gemacht, weil die Leute gesagt haben, hey cool, das sind Tim Schiff und Ron Gilbert, denen möchten wir gerne Geld geben. Ich glaube, Mindestbetrag war, glaube ich, 15 oder 10 Euro, irgendwie sowas. Und der Mindestlohn, den ich dafür bekomme, ist also das Spiel. Mhm. Das heißt, du bezahlst quasi etwas, du kaufst praktisch die Katze im Sack. Du bezahlst für etwas, wo wollen und noch nicht weiß, wie es ist, aber du gibst erstmal schon mal Geld. Du kaufst es, bevor es da ist. Sozusagen. Genau. Mhm. Also Crowdfunding und intelligent. Ja. Ja. Und das ist toll. Das ist letztlich eine Umgehung der Verwertung. Es gibt da keine Verwertungsgesellschaft, kein Platten... Also wenn ich das als Musiker mache, würde ich damit die Plattenfirma und so weiter umgehen. Genau. Das kann man so im Großen und Ganzen zusammenfassen. Es gibt keinen Verleger, der da steht, sondern das machst du alles selbst. Und da gibt es auch, weshalb Game One das darüber einen Podcast gemacht hat, dass halt, wird es in Zukunft jetzt öfter Spielefirmen geben, die sagen, okay, wir finanzieren das alles über Kickstarter, dann kann ich so Publisher wie EA einfach umgehen. Und einfach, ich mache das einfach so und die sollen mir so Geld geben. Ja. Ist halt die Frage, ob sich das durchsetzt bei solchen Sachen. Ist ja nicht, ich glaube, das würde sich so als Alternative gut eignen. Ein Künstler, der einfach nur Musik machen will, ohne dass er vorher Leute überzeugen will, dass sie dem dafür Geld geben, dass er das jetzt machen wird und so. Die, oder bei Kinofilmen ist es ja noch plakativer eigentlich. Wenn du nicht weißt, um was der Film geht, so, dann wirst du kein Geld geben. Aber nee, vielleicht manche schon, zum Beispiel beim Stromberg-Film wurde es ja auch so gemacht. Ja, hat auch sehr geil funktioniert. Innerhalb von wenigen Tagen haben sie 1 Million Euro locker erreicht. Ja, wobei da war das Konzept ja sogar nochmal ein bisschen anders, dass du eben dir quasi mehr aktienmäßig das kaufst und wenn der Kinofilm dann ein großer Erfolg wird, kriegst du auch noch Geld zurück. Genau. So, dass wenn 1 Million Besucher in Deutschland diesen Film sehen, dann hätte keiner einen Gewinn und keiner einen Verlust gemacht, so nach dem Motto wurde es ja da gemacht. Wenn es weniger ist, hätte halt der Investor Verluste gemacht, wenn es mehr hätte, der halt Gewinn gemacht. Es wird meiner Meinung nach mehr, aber das ist egal, das ist anders. Okay. Kommt drauf an, wie der Film ist wahrscheinlich. Also Stromberg, da geht man automatisch rein. Ich würde da jetzt nicht automatisch reingehen, ehrlich gesagt. Du musst ja echt den Trailer da vorne und überlegst? Ja. Oder so. Oder ich gucke mir eine Kritik an oder so. Ja, diese deutschen Komödien im Kino, das ist Stromberg. So schnell, so schief gehen. Stromberg reicht. Ja, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr katastrophal werden könnte. Wir werden sehen, nächstes Jahr kommt raus. Was? Nächstes Jahr? Ende nächsten Jahres. Ui. Ja, jedenfalls, das finde ich auf jeden Fall schon ein Prinzip, was so gerade bei solchen Sachen funktionieren kann, wo Stromberg eben schon eine Marke ist. Für ein neues Projekt weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde. Deswegen wird es die Verwerter auch weiterhin geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dass es da eine Alternative zu gibt, finde ich gut. Warum geht es in Deutschland nicht? Weil die Seite Kickstarter nur amerikanische Steuernummern akzeptiert. Aha. Ja, aber es gibt ja Crowdfunding in Deutschland. Ja, also prinzipiell sowas Ähnliches gibt es, aber nicht in dieser nahezu perfekten Form wie Kickstarter. Sondern? Anders. Ah, okay. Ja, es gibt es, glaube ich, dass du zahlst, ohne dass du es, also dass du es dann wirklich schon zahlst, so nach dem Motto. Ich weiß, dass es da eine Hörspielserie gibt, die sich so finanziert hat. Okay. Und also so Ideen gibt es schon. Also es gibt das auch in Deutschland, es wird halt nicht so angewendet, weil es nicht so viele Internetnutzer gibt, glaube ich, die dafür zahlen, wie in Amerika, da ist es eher verbreitet, dass man in solchen Experimentierdingern mitmacht, als in Deutschland, da will man eher schon das Produkt haben, glaube ich. Okay, verstehe. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dass auf jeden Fall auch vernünftig funktionieren kann, weil diese Leute da, die waren ja deutsch, oder? Tim Schäfer und Ron Gilbert? Klingt? Nein. Nicht. Der erste klingt aber so. Schade. Nee, das sind die früher Day of the Tentacle und Secrets of Monkey Island. Dann bei Stromberg hat es funktioniert. Secrets of Monkey Island gibt es aber auch. Ja, als Verarsche kenne ich. Das Video mit der Super. Ja. Du kämpfst mit einer Kuh, du kämpfst mit einer Super. Okay, du hast gewonnen. Ich werde mit dem Kopf den Navigator. Links, rechts, geradeaus. Oh, guck mal, ein dreiköpfiger Afrika. Paddelloses Boot. ja. Kickstarter. Ist prinzipiell eine gute Sache. Schade, dass es in Deutschland nicht geht, wobei ich kann halt nichts gegen sagen, aber Crowdfunding ist eine gute Sache, ja. Ja. Ja. Fertig. Aber eben auch nicht eine Sache, die alleine stehen kann, weil eben... Weil was? Weil nicht jedes Projekt man kurz umreißen kann, dass Leute sofort drauf anspringen, weil das ja wieder eine Sache ist, wo der Künstler dann plötzlich Werbung für sein eigenes Produkt machen muss. Ja, vor allem und das will ja nicht jeder Künstler. Unter in der Masse. Ja, ja, genau. Kickstarter, das ist aber was da alles eingereicht wird, ey, wir sagen mal 80% erreichen den Betrag nie im Leben. Ja, und das funktioniert halt mit so Leuten, die halt sowieso vorher schon total berühmt waren und Stromberg und so Sachen, aber als oder neuer... Oder wirklich geile Idee haben. Ja, oder ich glaube, war nicht sogar dieser Nazi-Kinofilm auch so ähnlich? Welcher? Es gibt so viele. Der neue. Der, wie heißt der? Sky. Iron Sky. Iron Sky. Ja. Der wurde, glaube ich, auch so finanziert oder irgendwie auch so eine Art. War bei Crowdfunding. Ja, und da war es halt eine lustige Idee so, aber ich glaube, so als. Nazi auf dem Mond. Ich weiß nicht, wie viele. Wie das funktionieren könnte, wenn wirklich alle diese Seite kennen würden und da mal gucken würden und sich geile Projekte raussuchen und bereit wären, dafür Geld zu bezahlen. So. Ja. Ob da nur die Großen dann gewinnen würden oder ob da auch die Kleinen wirklich eine Chance hätten, wie das immer so getan wird. Glaube ich eben nicht. Und das ist genau das Problem. Wie du richtig gesagt hast, gerade wenn wir nochmal im Bereich Spiele bleiben, Tim Schäfer und Ron Gilbert, okay, die kennt irgendwie jeder, aber zumindest jeder, der was mit Spielen zu tun hat, aber wenn da jetzt irgendjemand kommt, den ich noch nie vorher gehört habe und der dann sagt, ja, ich habe hier voll diese geile Idee für ein Action-Adventure und darum sage ich, dem gebe ich doch kein Geld für sowas. Okay. Das ist ja Quatsch. Vor allen Dingen, normalerweise heißt für ein Geld 50, 60 Euro, ich werfe doch keine 50, 60 Euro auf ein Spiel, was ich nicht weiß, wie es aussehen wird. Gerade bei Spielen will ich ja schon, gucke ich schon mal ganz gern Trailer an, beziehungsweise bei manchen bestelle ich auch blind vor, weil ich weiß, der Vorgänger wohl gut, also hole ich auch den. Darksiders zum Beispiel. Darksiders 1 habe ich gespielt, 2 Stunden, direkt den zweiten Teil bestellt. Kommt im Sommer. Ich freue mich. Okay. Ich kann dazu wieder keinen Kommentar geben, weil ich dieses Spiel nicht kenne, aber es Darksiders ist mir auch cool. Egal. Egal. Haben wir uns jetzt mehr oder weniger darauf geeinigt, dass es immer auch, also dass es nicht nur über Crowdfunding funktionieren kann. Aber es ist doch eigentlich cool, dass es da eine irgendwie Markt funktioniert am besten mit Konkurrenz logischerweise und dann gibt es auch eine Konkurrenz zu den Verwertern. Nicht nur, es gibt verschiedene Verwerter, die konkurrieren, sondern es gibt auch noch zu Verwerter-Dings auch noch eine Konkurrenz. Verwerter-Dings. Ein Meta-Verwerter. Ja, natürlich ist es super. Und also, das ist doch schon mal gut, weil dadurch sind die ganzen Verwerter, die sich ja alle so ein bisschen drauf ausgeruht haben, dass sie ja sowieso die Macht haben und anders kommt man ja gar nicht an die Spiele und Musik und an sonst was, dass die jetzt auch mal gedrängt werden, hey, wir müssen jetzt auch mal innovationmäßig unterwegs sein vielleicht. So. Ja, Potenzial ist da, denke ich mal. Also, ja. Also es könnte eigentlich eine schöne Zukunft sein. Aber sie könnte auch ganz, ganz schlimm werden. Ja, zurzeit ist ja so ein bisschen extreme Gegenbewegung, dass die Piraten sind so erfolgreich, aber die wollen doch alle nur, dass die Künstler nichts mehr verdienen. Weil ich so manche einfach den Aufstieg der Piraten mit den Nazis vergleichen, das ist einfach krank. Ja. Das war ein Pirat. Ja, das ist aber trotzdem krank. Das ist einfach eine völlig bescheuerte Äußerung. Also ja, es ist an, in der Richtung, also es ist halt dumm, das ja, zu sagen, einfach, aber ja. Es ist trotzdem, die sind halt schnell erfolgreich geworden. Das ist doch egal, die haben völlig andere Werte. Ich meine, und darum ja, geht es doch eigentlich bei einer Partei. Es geht ja nicht darum, wie schnell die erfolgreich ist. Ja. Die Grünen sind auch schnell erfolgreich geworden. Ja, aber das ist halt so die Sache. Dass und der würde die Piraten eher mit Grünen vergleichen als mit dem NPD. Wahrscheinlich, ich weiß überhaupt nicht, in welchem Umfeld er das gesagt hat. Wahrscheinlich hat er ein Interview geführt, dann war es so, ja, jetzt ist das Interview vorbei, dann haben die sich noch kurz unterhalten, dann haben Kaffee getrunken oder was. Und dabei hat er das dann gesagt und der Journalist denkt sich dann halt natürlich auch so, ha, geile Story, oh, da werde ich mit erfolgreich, das verkauft viel besser, als was der jetzt vorher gesagt hat. Nimmt das dann als Überschrift und zack, das ist ein Skandal. Deswegen, ich glaube, die Piraten sind einfach in Mediensachen sowas von ungeschickt und was logisch ja, was einfach logisch ist, weil die wissen, ich meine, wenn du neu dazukommst. Ist richtig Bordschatt, stehen sie davor oder irgendwas. Ja, so ist es ja auch nicht, aber die lassen sich dann halt eher so im Finger wickeln von, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Willst du dann sagen, sie sind naiv? Nein. Nicht. Aber wenn du neu dazukommst, wenn du jetzt plötzlich mega erfolgreich wärst und kein Mensch würde dir helfen, irgendwie in der Medienwelt zurechtzukommen, da kommen lauter Leute und interviewen dich, da würde auch in einer Woche hättest du irgendeinen Skandal am Hals, den du nie so gemeint hast. Ja, das auf jeden Fall. Und klar. So ist es halt mit der Piratenpartei. Die sind jetzt in einem halben Jahr plötzlich von einer 2%-Partei auf eine 12%-Partei. Wo sind denn die 12%? Ja, es gab mal so einen Trend und bla. Das ist egal. Das ist Schwachsinn, aber zumindest sind sie von den Mitgliederzahlen und so weiter super erfolgreich geworden. Und von der Medienpräsenz. Weit größer als die NPD, um das mal so zu vergleichen. Von den Mitgliederzahlen her? Ja, ist so. Von den Mitgliederzahlen her. Und was ich irgendwie viel nerviger finde, ist, oder auch nervig finde, ist, dass im letzten Monat oder zwei Monate oder so es andauernd Artikel, Interviews und Fernsehsendungen drüber über die Piraten gibt, die nur auf die Piraten einschlagen und sagen, ja, die Piraten können überhaupt keine Politik und die machen alles falsch, was geht. Also, ja, also... Ja, und man redet die ganze Zeit über die Piraten und keiner weiß irgendwas von dem Piratenparteiprogramm zum Beispiel. Mhm. Also, es gibt ja eins. Da mag vielleicht nichts über Außenpolitik stehen, ich weiß es nicht. Aber man erfährt halt nichts. Also generelle so Richtlinien. Ja, aber trotzdem. Es wird halt immer... Ja, ein bisschen komisch alles. Ein bisschen die Medienopfer. Ich bin... Ja. Was? Ein bisschen die Medienopfer, sage ich. Ja, auch nicht. Also ich finde jetzt nicht mal, dass sie besonders schlecht wegkommen immer. Ja. Durch die Umfrage sprechen für sie. Ja. Ja, es wird... Wann ist die NRW-Wahl? Diesen Sonntag oder erst nächste Woche? Nächste Woche. Sonst könnte ich ja nicht wählen, ich bin ja nicht da. Okay. Ich kann aber wählen, weil ich bin da. An Muttertag ist die Wahl. Ah, am 13. Gehst du wählen? Ich werde es mir überlegen. Ja, ich gehe wählen. Okay. Du sagst eh nicht wählen, also ein bisschen irgendwo ein weißes. Das ist absolut richtig. Ich weiß es auch noch nicht. Okay, das auch. Ich weiß, wen ich nicht wähle. Zum Beispiel, wen wählst du nicht? ÖPN. Oder so, ich weiß gar nicht. Was ist das denn? Die Ökologische Partei Deutscher ÖPD heißt die, glaube ich. Kann sein, ja. Da habe ich das erste Mal ein Plakat gesehen, war schon ÖPD. Da wusste ich nicht, was es ist. Dann habe ich irgendwann nochmal, habe ich jemanden gefragt, der meinte, das ist die Ökologische Partei, die wollen irgendwas. Ökologisches. Und das Plakat ist auch roh. Da habe ich mir gedacht, nee, die will ich nicht. Ich hoffe, die FDP fällt auch raus. Wahrscheinlich eher, ja. Ich nehme mal an, die NPD fällt auch raus. Mag sein. Mag sein, das wollen wir nochmal sehen. Ja, das fällt alles. Weil ich denke mir auch, wenn ich ein Kreuz irgendwann mal als Zettel mache, verletze ich damit nicht ein Urheberrecht. Sie können doch nicht einfach den Wahlzettel klauen. Ja, das geht nicht. Ist der Wahlzettel eigentlich mein Eigentum? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, das hat Patent zur Möglichkeit einer Notizmachung auf einem Feld mit verschiedenen Namen und Parteien, gell? Ich verklag hier alles. Das ist mein Patent. Nee, das mit der Wahlurne ist auch mein Patent. Patent zur Speicherung von Papier in einem großen Behälter. Aus Plastik. Ja. Also die Mülltonne auch. So, also machen wir Fazit und machen dann wir Fazit. Den Sack zu. Ja, machen wir das. Weil, es passiert nichts Neues mehr. Ich fange mal an mit dem Fazit, ja? Fang an. Zukunft könnte gut sein, könnte auch schlecht sein. Und auf jeden Fall, es wird sich aber meiner Meinung nach zwangsläufig weiterentwickeln müssen. Also es wird sich weiterentwickeln, Punkt. Muss Gesetz gilt auch bei solchen Sachen. Also sie können, ob das jetzt dahin raus hinausläuft, dass sie irgendwie alles so verdienen, das geht halt nicht. Und deswegen wird es irgendeine Anpassung geben. Jetzt nicht, aber irgendwann. Ja, dann brauche ich mal weiter. Weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Dann brauche ich mal das weiter. Geht aber nicht. Also wie du richtig gesagt hast, die Zeichen steht auf Änderung, klar. Ich hoffe, dass es sich zum Besseren ändert, dass es auch bessere Möglichkeiten gibt, Sachen zu konsumieren und dafür auch Geld zu geben natürlich. Aber auch, dass es Sachen gibt zum Verwerten, also für die Künstler. Die müssen auch gestellt werden. Ja, deswegen sage ich ja, wo ich auch Geld für zahlen kann. Ja, nicht nur kann. Weil kann finde ich immer so ein bisschen zweifelhaft. Ja, weil, muss. Wo ja, aber das andere wird muss. Es nicht aussterben. Es wird nicht aussterben, dass ich auch Filme illegal kostenlos im Internet sehe. Ja, das kann ja im Zweifelfall so sein. Ja, wie es aussieht, weiß ich nicht. Aber irgendwie, es gibt bestimmt verschiedene Lösungen, dass du es irgendwie gratis machst und dass du bei Musik, finde ich es zum Beispiel ziemlich einfach, dass du dir dreimal das Lied hören kannst und dann kannst du ja entscheiden, ob du dafür bezahlen willst und es weiterhören willst oder nicht. Gut, du kannst immer noch illegal downloaden, aber... Eben, und das sage ich ja, das illegale Downloaden wird nicht aussterben, aber ich hoffe, dass es bessere Möglichkeiten wenn's so eine Alternative gibt, da Geld gibt, aufzuwerfen. Schon, ja. So. Flatter ist ja auch so eine Sache, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber ich meine, das gibt es ja auch schon ein paar Jahre und jeder kennt das. Ja, das funktioniert aber auch nicht so richtig, oder? Nicht so richtig. Das ist halt, ich meine, die Großen, so Tim Pritlaff, können davon leben, aber... Ja. Es könnten, glaube ich, ich würde bezweifeln, dass zum Beispiel 100 Leute davon leben können, weil so viele Leute würden gar nicht bezahlen. Ja. Und vor allem, wie viel Euro wirfst du da drauf? Sag mal, du zahlst 5 Euro in Flatter ein, ne? Dann gehst du auf 10 Leute, drückst einen Flatter-Button, dann kriegt jeder von denen 50 Cent. Ja, aber so funktioniert das ja jetzt auch schon und ja. Irgendjemand kann ja davon leben. Ja, aber nicht viele und nicht alle und das ist ja halt das Problem. Das ist halt auch nicht. Schon, wenn du schon groß bist. Ja, das ist halt eben, immer, genau solche das Sachen das ist ganz, fördern genau. Halt immer nur die Großen. Ja. An sich eine gute Idee, aber es... Wir können jetzt auch einen Flatter-Button mal einbauen. Herzlichen Dank, wird auch keiner drauf drücken. So, machst du bitte ein Endfazit? Ein Endfazit. Muss ich was überlegen. Nein, also ich sag auch generell nochmal, dass sich einiges ändern wird und muss. Ich glaube aber, dass es ein ziemlich zäher Prozess wird. Ja, also ich meine, es war ja schon irgendwie mit Spotify und der GEMA, war ja wohl auch schon ziemlicher Kampf, bis sie sich geeinigt haben. Ja. Meine ich. Und ich glaube, natürlich. Das ist die GEMA. Gehen wir davon aus, dass es 100 Jahre gedauert hat. Ein bisschen GEMA-Bashing, aber ich noch betreibe. Die GEMA ist halt einfach ein sehr großes und damit sehr langsames, klobiges, hässliches, quasi staatliches Unternehmen. Und das ist ja immer so. Ja. Die haben halt keine Konkurrenz. Da ist schon ein Problem. Ja. Die Mühlen mahlen langsam. Ja, genau. Die Mühlen mahlen langsam. Und wie es mit YouTube weitergeht. Ich habe heute so viele tolle Zitate reingebracht, die mir aufgefallen. Ja. Also nicht Zitate, sondern Sprichwörter. Muss man durchhören. Das ist echt wirklich super. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Mach bitte weiter. Ich war eigentlich schon fertig. Was war der letzte Satz? Das Mühlen malen langsam. Die Mühlen malen langsam und das wird jetzt noch einige Zeit dauern, bis die GEMA sich in allen möglichen geeinigt hat und bis auch, auch ein sinnvolles Filmstreaming-Modell nach Deutschland kommt, wo man sich dann nicht die DVDs zuschicken lassen muss. Es wird auf jeden Fall irgendwie 30 Jahre oder so dauern, bis es halbwegs vernünftig läuft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob 30, aber schon 10 bestimmt. Also, ich glaube, es dauert eine Generation. Ist vielleicht ein bisschen sehr lang. Also wenn ich mir gucke, so Lanz, wie alt ist der? 40 oder so, der ist immer sowas von in der Meinung, geht doch nicht. Ist egal, ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert. Das geht alles schnell. Solange die Politiker alle noch... Wie viel ist eine Generation? 25 Jahre? Ja, ich würde jetzt auch noch nicht auf Generation festlegen. Du hast schon gesagt, es dauert eine Generation. Ich meine also. Ja, ungefähr so okay, 30 Jahre. Also 25, 20, 30 Jahre. Sagen wir grob. Könnte sein, ja. Okay, ich meine, und es wird halt langsam und es gibt dann halt immer die Alternative, dass die... Keine Ahnung, so. Ich glaube, weniger als 5 Jahre. Ja. Bis was passiert? Bis zum Beispiel gerade sowas wie Videostreaming in Deutschland angekommen ist. Ja, aber auch da in Amerika ist ja diese Diskussion auch noch nicht vorbei. Also auch da bis wirklich eine adäquate Lösung mit Downloads, Musik-Downloads und so weiter. Okay, das dauert noch. So. Du hast Zeuge, nehme ich, ja klar. Aber ich meine, also so, es geht alles in kleinen Schritten. Es kann nicht sein, dass von Schlag auf Fall jetzt plötzlich... Schlag auf Fall. plötzlich alles umgeschwenkt ist und alles plötzlich erblüht und das Internet ist völlig ganz anders, alles aufgebaut, die GEMA hat sich irgendwie eingekriegt, heult nicht mehr nur rum, super, Patente sind abgeschafft, also wir haben alles falsch gemacht, Patentrecht ist plötzlich an, das wird nicht passieren. Ich glaube auch nie, dass es so weit kommt, dass es wirklich so eine Lösung ist, die ich so als total super fände, aber es wird immer besser, glaube ich, also es muss halt einfach, es geht ja nicht anders, fertig. Ja. Also muss zumindest in irgendeine Richtung gehen, dass die Welt mit einem Lächeln runtergeht. Die Welt ein Stückchen besser wird. Ende 2012. Also Ende 2012? Die Welt aber unter. Ach so. Ja, ja, also deswegen, dass sie mit einem Lächeln untergehen kann. Ach, okay. Ah, das ist etwas schwer vom Griff. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch mal hier einen kleinen Cut. Wir sind ja bei fast 2 Stunden. 100 Jahren. Wie viel haben wir ungefähr? Nee, wir... Keine Ahnung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tonspuren. Die längste ist eine halbe Stunde, die kürzeste 10 Minuten, glaube ich. Für die Statistik. Wir machen manchmal so Pausen dazwischen, die hört ihr aber nicht, weil wir sind clever, weil wir uns hier mit Zeichensprache hinter den Mikrofonen. Und danach schneiden wir die Übergänge, wenn wir sagen, okay, nimmst du wieder auf? Ja, okay, gut, dann geht's weiter. Die schneiden wir immer weg. Manchmal, ich glaube, die war als Zeitrunde drin, aber... Weiß ich nicht. Wenn manchmal irgendwie das Gespräch sehr merkwürdig weitergeht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Das gab es schon mal in der Folge eindeutig. Ach, Quatsch. Bei einer Folge war, bin ich mir sicher, weil ich habe dann die Text dazu geschrieben, aber erst danach und das war das Problem. Egal. Gut, dann jetzt hier ist hier Feierabend. Wir verlassen euch und hören uns in 2 Wochen wieder. Und singen in der Zeit was. 2 Wochen lang. Singen wir. Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, was wir singen sollen, und zwar an info@einschalten-abschalten.de oder auf Twitter. @ein_abschalten. Oder nicht. Oder auf Facebook. Facebook.com/einschalten.abschalten. Ja. .de. Oder, Nee, facebook.com/einschalten. Ja, passt schon. Oder so. Oder, das war's. Ja. Dann gehen wir davon aus, dass ihr das natürlich wieder nicht macht. Und. Natürlich. Verweilen mit Grüßen an Numa 3, Nummer 3, mit 6 Leichtigkeit wenden und an euch. Oder so. Und euch unsere treuen Hörer. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Thema kommt am Ende. Ja, das schlechteste ist lang. Okay, Thema folgt jetzt gleich. Nein, fertig jetzt. Bis in 2 Wochen. Mach's gut, ciao. Tschüss. Ciao. Er ist der Prinz von Bel-Air und wird nicht älter. Demnächst unternimmt er als Mann in Schwarz auch noch eine Zeitreise. Deswegen sprechen wir über Will Smith-Filme. Nächstes Mal. Einschalten.